Das heißt, es könnte jetzt auch ein Umdenken stattfinden von Ihrer Seite, dass Sie die Mannschaft anders spielen lassen künftig, oder ist das nicht zu erwarten? Ich habe es Ihnen ja gerade eben gesagt, an dem, wie ich Fußball spielen will, da gibt es bei mir keinen Zweifel. Ja, da gibt es Zweifel an dem, was dann umgesetzt worden ist, aber keine Zweifel an dem, wie wir Fußball spielen wollen. Ich sitze jetzt seit 3 Jahren hier und höre, muss man diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Sollen wir drüber reden, das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Profimodus von 4x12er. Ich bin der Chris, bei mir Pocho und Ricky, die mir heute ein bisschen aus der Misere helfen müssen, denn ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ich habe den de Misere gemacht. Pocho, wie geht's dir? Ach, fantastisch. Mir scheint wahrlich die Sonne aus dem Arsch. Weil ihr gewonnen habt? Moment mal. Weil wir gewonnen haben, kannst du so nicht sagen, weil das ist ja mittlerweile Standard. Ne? Das ist richtig. Passiert. Wir gewinnen jetzt auch Spiele wie gestern, wo wir eigentlich höchstens genauso gut sind wie die Auswärtsmannschaft, aber dann trotzdem gewinnen. Hashtag Spitzenteam. Mir geht's an sich deswegen gut, weil heute Sonntag ist. Wir ganz früh aufnehmen, so viel Energie in uns steckt, dass wirklich, man merkt's ja auch dir immer direkt an, wenn morgens es gibt ja so Sachen, die mache ich morgens als erstes, ne? Die Bibel rausnehmen, mir mein Lieblingszitat durchlesen und deine unfassbar gehaltvollen Sprachnachrichten mir anhören. Ja. Und, das sind dann Momente, da merke ich morgens schon, wie viel Energie in dir steckt, wie viel Lust du hast und wie viel Power. Und das bringt mich immer so nach oben und zeigt mir, dass es sich lohnt, dieses Projekt voranzutreiben. Wollen wir die mal abspielen, die Sprachnachricht? Um den Zuhörern mal zu zeigen, das Nonplusultra des Podcasts ist hier gegeben. Welche nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal. Die erste. Ich kann jetzt, ich brauche nur einen Moment. Dann kann ich... Guck, ich bin schon im Fußball. Ja, und da glaube ich, ist gerade euch beiden klar, hier ist heute Energie im Hause. Ja, ja. Also ich muss aber zu meiner Entschuldigung sagen, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn wir sonntags irgendwie Podcast aufnehmen. Ich habe 2 Tage durchgesoffen und durchgekokst. Bin völlig am Ende. Ich habe mir auch schon wirklich überlegt, ob ich mir jetzt noch ein Bier aufmache. Ja, frag Ricky, der hat das ja schon. Ricky hat schon Bier auf? Nee, wie kommst du denn darauf, Pocho? Doch. Was ist das jetzt hier? Nein, doch. Nein, ich wollte einfach diesen Jump-Cut, diesen Scare-Cut jetzt da reinfinden und ja. Ja, also Chris' WhatsApp-Nachricht hat sich irgendwie so angehört, wie ich mich gestern während dem Spiel Stuttgart gegen Augsburg gefühlt habe. Hat es relativ gut zusammengefasst. Von daher sind wir direkt im Thema. Du musst dich gestern ja eigentlich gar nicht so beschweren, weil an sich war deine Mannschaft nicht schlechter als Real Madrid. Ergebnistechnisch gebe ich dir da recht. Ja. Ich glaube, auf der Torwartposition können wir uns noch verbessern. Aber sonst, ja. So mal eigentlich ebenbürtig. Der Tüton hat ja nicht gespielt, ne? Der hatte ja Magen-Darm. Ja, Katze hat nicht gespielt. Er hat einfach sich im Vorfeld einen Darm halt verdorben, wie es halt immer so ist in Stuttgart. Katze Tüton, absolut. So nenne ich ihn. Ist das nicht so ein Skateboardfahrer gewesen? Steht ja jetzt bei euch im Tor. Katze Tüton? Tüton Hawk. Ja, das weiß der Putsche natürlich nicht, weil der ist immer Inliner gefahren. Ja, Tüton, ich behaupte mal, hätte diese Niederlage vielleicht auch nicht verhindern können unbedingt, aber zumindest mal hätte er... Abmildern. Er wäre größer gewesen als Flacco. Der natürlich noch ein bisschen... Also der hat natürlich Pech. Ja. Alles klar. Flachodimos. Flacco. Was ist denn jetzt los? Hat denn Gladbach nicht mal irgendein Spieler gespielt, der sich Maserati Max genannt hat? Da wird ja schon über Flacco gelacht. Das gibt's ja gar nicht. Erinnert mich nur so an El Glitchi, den Mann aus dem Abfluss. Der war auch ähnlich. Ne? Also El Glitchi, der Mann mit dem Schwanz. El Glitchi trifft's wirklich. Weil Flacco hat wirklich 2 Negativerfahrungen jetzt in der Bundesliga überwinden müssen, muss man ja sagen. Einmal gegen Hertha gespielt, da hat er verloren mit dem VfB. Jetzt gegen Augsburg wieder verloren. Ah nee, der hat ja auch gegen Frankfurt mitgemacht. Hallo. Auch 1-4 untergegangen. Ja, ist eine schwierige Saison. Ah nee, da wurde er erst eingewechselt in der Schlussphase. Ich sehe es gerade, weil ich habe mich gerade gewundert, der hat doch nicht von Anfang an gegen Frankfurt gespielt. Da gab es auch den Elfmeter, den Tüton verschuldet hat. Deswegen. Es sind derweil am 30. Spieltag 31 Gegentore beim VfB. Sehe ich das richtig? Das ist eine Zahl, die man hier, sag ich mal so, durch den Ort treibt. Mhm. Diese Zahl macht uns aber allerdings überhaupt nicht nervös, weil wir wissen, dass das System einfach Zeit braucht. Soweit sind wir jetzt hier in Stuttgart. Ja gut, aber ist es nicht auch so gewesen, dass schon im Lied hier Pretty Fly for a White Guy von Offspring gesungen wurde, he won a 13, but they drew a 31 und das war der 13. Spieltag, 31 und eigentlich seid ihr nur die Pretty Guys in Stuttgart. Die, aber ne? Also mal jetzt mal euer wirklich das Thema gänzlich herunterzuziehen. Mhm. Das, was ich da gestern gesehen habe, fand ich, also gegen Bayern, so muss man mal sagen, gegen Bayern kann ich damit leben, wenn du 4-0 verlierst und auch 4-0 zur Halbzeit hinten liegst. Wobei mache ich auch noch ein kleines Fragezeichen dahinter, ob das sein muss, dass du gegen Bayern dich so abschlachten lässt. Und fast schon, die ergeben sich ja. Die ergeben sich ja. Das Problem ist, dass die ins offene Messer schon von Anfang an gelaufen sind. Aber das Thema braucht man nicht mal aufdröseln, haben wir, denke ich mal, in der Bayern-Stuttgart-Ausgabe gemacht. Aber gestern war es halt so, dass es nicht daran lag, dass Stuttgart wahnsinnig offensiv zu Werke ging, sondern dass sie einfach also so ein extrem schlechtes Defensivverhalten an den Tag gelegt haben, dass ich davon ausgehe, dass du selbst in der zweiten Liga Probleme hättest, im Mittelfeld mitzuhalten. Diese definitiv, nach der Leistung gestern, definitiv. Ja, nicht nur gestern, insgesamt. Doch, gestern war es eklatant, ja, aber auch insgesamt gesehen über die letzten 13 Spieltage, wenn du da jetzt Noten vergeben müsstest, ja, für jeden Spieltag, dann ist die Defensive, die Offensive lasse ich jetzt mal außen vor, auch wenn die natürlich dazugehört beim Fußballspiel und da fangen die Fehler meistens an, das ist schon richtig. Aber es sind halt ganz viele 1-zu-1-Situationen oder einfach ein Stellungsspiel, das relativ leicht einzuüben ist, das beim VfB nicht greift, das beim VfB nicht funktioniert, wo Spieler einfach Schwächen zeigen, die ich nicht mit Psyche oder so erklären kann. Das ist eine Qualitätsfrage einfach, die da zu stellen ist, dass mir Angst und Bange wird. Weil wir sagen es, glaube ich, hier bei 4-Ecken-2-11er seit dem Sonderheft, dass der VfB den einzig Einäugigen unter den Blinden noch verkauft hat, nämlich Rüdiger, und jetzt da hinten rumdümpelt mit zwei, aus meiner Sicht, maximal zweitligaklassigen oder zweitligaklassigen Abwehrspielern. Und da zähle ich Dunic nicht mit dazu. Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, man muss ja auch sehen, dass gestern beim VfB Stuttgart irgendwie wirklich diese Dämme komplett gebrochen sind. Nicht nur modetechnisch bei Zorniger, weil ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit einer Basecap so scheiße aussieht wie Zorniger. Ja, warte mal, bis er seine Fritzle-Cap aufzieht. Okay. Das ist dieser Vergewaltiger aus den Anfang 2000er? Ja, genau. Der die Kinder da... Ja, Fritzle, genau. Mhm. Aber es war auf jeden Fall so, dass gestern beim VfB Stuttgart meiner Meinung nach, das war so ein Ergeben irgendwie. Das habe ich in den anderen Spielen nicht gesehen. Ne, ich halte Zorniger für so einen Trainer, der so ein Motivationstrainer sein will. Anscheinend ist er es nicht, weil sonst wären sie erfolgreicher. Aber der will irgendwie durch seine Art und Weise natürlich auch polarisieren, will damit irgendwie zeigen, ja, ich bin ja ein Kumpeltyp, aber wenn du mir krumm kommst, kriegst du ein paar aufs Maul. Genau. Ne? So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Spieler sich schon langsam anfangen, gegen den Trainer zu wehren. Ähnliche Situation hast du in Gladbach gehabt, vielleicht am Anfang der Saison, wenn man das jetzt rekapituliert, nämlich damit, dass viele gesagt haben, dass Favre wohl Probleme mit bestimmten Spielern hatte. Mhm. Und deswegen gegangen ist. Wenn du dann aber so Sachen wie die schlechte Abwehr nennst und sagst, die Offensive muss man da ein bisschen rausnehmen, dann muss ich auch wieder den Vergleich zum gestrigen Gladbach-Spiel ziehen, wo die offensiven Außen mit Johnson und Traoré, ich weiß nicht, ob du das Spiel ein bisschen geguckt hast. Ich habe die Zusammenfassung geguckt, wegen Traoré. Unfassbar gut nach hinten gearbeitet haben. Ja, Traoré ist, das war wahrscheinlich eines seiner besten Spiele, die er bislang im Gladbach-Trikot absolviert hat, aus meiner Sicht. Ja. Und dann, da tränt mir natürlich schon das Auge, weil ja, in Stuttgart wurde der, ich will nicht sagen vom Hof gejagt, aber sie haben jetzt nicht unbedingt alles Mögliche getan, um ihn zu halten. Du hast in Traoré einen unglaublich sensiblen Spieler, was ich am Anfang, als sie ihn verpflichtet haben, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber jetzt, wenn ich gucke halt viele Interviews jetzt mit ihm und er ist in letzter Zeit auch sehr präsent, was Borussia angeht. Er gibt viele Interviews auf Sky und auch so auf dem Borussia-Kanal auf YouTube und so weiter siehst du mehr von ihm. Und ich habe das Gefühl, jetzt nicht zuletzt wegen den Anschlägen, wo seine Familie auch nicht direkt, aber indirekt betroffen war, dass das ein sehr, sehr sensibler Spieler ist. Und wenn du diese Szenen nach dem Spiel gesehen hast, wie Schubert mit den Spielern umgeht und so weiter, dann merkst du, dass das genau das ist, was so ein Ibrahima Traoré braucht und auch so ein Modahut irgendwo braucht. Und darum spielen die im Moment so gut. Denn auch Dahoud, wo ich wirklich immer gesagt habe, gib dem noch 1-2 Jahre, vielleicht mal einsetzen und so weiter. Der hat gestern ein Spiel gemacht, das war unfassbar gut. Das war unfassbar gut. Aber es ist natürlich immer leicht zu sagen, dass es das ist, was die Spieler brauchen, weil jahrelang zuvor war die Favre-Art offensichtlich das, was die Spieler brauchen. Das ja, aber du weißt auch, dass Favre ein Mensch ist, der seine Meinung über alle anderen stellt. Aber muss er das nicht vielleicht auch als Trainer? Ich weiß nicht, ob das zeitgemäß ist. Wir haben so eine ähnliche Diskussion im Moment bei uns auf der Arbeit, weil ich bei meiner Arbeitsstelle jetzt auch, ich bin jetzt seit 16 Jahren auf der gleichen Arbeitsstelle. Glückwunsch. Und da merkt man halt auch, dass es so verschiedene Generationen gibt. Und es gibt diesen tollen Spruch, ich glaube, ich habe ihn zum ersten Mal bei Stromberg gehört, wenn du nicht mit der Zeit gehst, musst du mit der Zeit gehen. Ja, ein Hund im Büro. Wir sind doch hier nicht bei Daktari. So. Und wenn du nicht mit der Zeit gehst, musst du mit der Zeit gehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles nicht mehr zeitgemäß ist. Dass man zwar immer sagt, man braucht da so einen Knorrer, ne, so einen Knorrer aus Kerschgrade oder sowas, um die Mannschaft zu erreichen. Aber ich merke das immer auch an den Azubis. Und das hört sich total doof an, aber die sind halt im gleichen Alter wie diese jungen Spieler bei Bundesliga-Vereinen. Dass diese Azubis, die kannst du nicht mehr mit dieser harten, schroffen Art und Weise anpacken. Die machen dann dicht. Und ich glaube, das passiert bei den Spielern auch. Mit Sicherheit kannst du nicht jeden, also das sind ja auch Individuen und natürlich ist jeder Mensch irgendwie ein bisschen anders und ich glaube, dass du, um jetzt wieder zurückzukommen auf den VfB, nach so einem Spiel mit einem Christian Gentner anders umgehen kannst als vielleicht mit Maxim also, oder sowas, ne? Mit einem Maxim, ja, aber auch Serie Dier wirkt auf mich irgendwie so, als wäre er ein Spieler, den du nicht Ich hätte dich jetzt auch genannt, wenn ich den hätte aussprechen können. Naja, du kannst ja nachher den Podcast anhören und dann nochmal... Also ich glaube schon, dass du da als Trainer natürlich variieren musst, wie du mit verschiedenen Spielern sprichst. Und der Punkt ist halt, wenn du Erfolg hast, hören dir die Spieler zu und absolut vertrauen dir die Spieler. Wenn du natürlich nicht mehr so viel Erfolg hast und die Spieler hinterfragen dich, dann hast du es natürlich schwerer, zu denen vorzudringen. Und ich glaube schon, dass Zorniger momentan auch das Problem hat, wenn er den Spielern einen Gameplan aufs Auge drückt und sagt, so müssen wir das heute machen und da geht's nach ein paar Minuten geht's drunter und drüber und es steht 1-0, dass die Spieler dann nicht mehr, ist schwer zu sagen, vielleicht nicht mehr gewillt sind, das konsequent so umzusetzen, wie der Trainer das von ihnen verlangt und wenn sie dann halt anfangen, zu viel zu denken, währenddem sie eigentlich spielen sollten, ja, dann fängst du dir vielleicht schon das 2-0. Die Frage ist halt, muss man jetzt hier den Trainer wechseln in Stuttgart? Was würde das bewirken? Kann ich jetzt schon wieder sagen, ja, das haben wir die letzten Jahre immer gemacht und es hat uns nicht vorangebracht. Also nur weil Huub Stevens den VfB zweimal vor dem Abstieg gerettet hat, bedeutet das ja nicht, dass man jetzt wieder einen Trainerwechsel verführen sollte, sondern ich glaube, dass man vielleicht versuchen muss, mit einem Trainer und mit einem System einfach mal kontinuierlich durchzuarbeiten. Und man muss auch so ehrlich sein und sich eingestehen, dass die Defensive maximal unteres Bundesliga-Niveau hat. Ich sage sogar, das ist nur zweitklassig, aber ich denke mir mal, da würden mir einige widersprechen. Deswegen gestehe ich jetzt hier den Leuten zu, von mir aus unterstes Bundesliga-Niveau. So, das muss ich halt als VfB akzeptieren und muss daran arbeiten und muss gucken, dass ich entweder das System dementsprechend verändere, um hinten mehr Sicherheit zu gewinnen, oder ich muss mich qualitativ verstärken, was natürlich auch extrem schwer ist in der heutigen Zeit, weil gute Defensivspieler oder auch Offensivspieler, die kriegst du nicht einfach mal so für ein paar Euro. Und da liegt halt jetzt, sag ich mal, der Hase im Pfeffer. Also was macht man jetzt? Was muss der VfB jetzt tun, um da unten rauszukommen und auch langfristig nicht wieder da unten reinzurutschen, weil das ist im Endeffekt das Ziel, das sie haben müssen. Es kann ja nicht jetzt sein, dass sie sagen, ja gut, Hauptsache wir werden 15. am Ende der Saison. Es muss ja schon ein Ziel geben, über oder auf lange Zeit irgendwann mal wieder ins europäische Business zu kommen. Und ja, also ich habe momentan das Gefühl, dass die zweite Liga nicht nur aufgrund des Tabellenplatzes, sondern auch aufgrund des Kaders näher ist als die Euroleague. Ja gut, das ist auch tabellenplatzmäßig anscheinend so, ne? Ja, der spiegelt aber nicht immer die wahren Qualitäten wider. Das ist. Naja, ja, gut, aber zum Ende geht es ja dann doch um Tore und Ergebnisse. Absolut, aber ich sag mal so. Und wenn du einer Ziege einen Frack anziehst, Ziege bleibt Ziege, ne? Alles keine Frage, aber es ist halt schon so, dass ich der Meinung bin, dass der VfB mit ein paar Verstärkungen in der Defensive eine Mannschaft ist, die Platz 10 oder sagen wir mal so zwischen Platz 12 und Platz 6 rumdüdeln müsste. Ja? Jetzt vielleicht auch jetzt schon. Auch vielleicht jetzt schon mit dem. Die Defensive Kracher. Ist zu schwach, Pocho. Die ist so, das ist. Ja, aber nicht, wenn du davon ausgehst, dass redest du jetzt davon zu sagen, wir brauchen da Erfahrung, wir brauchen da Qualität. Ja, ist einfach nur so Qualität in dem Fall. Kann Qualität auch ein 19-jähriger Spieler wie Christensen bei Gladbach sein, natürlich. Wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, oh, ob der was ist, hast ja noch nie was von gehört und so. Natürlich kann das sein, aber das Problem ist, dass du auf einen 19-Jährigen nicht deine Hoffnungen ruhen lassen kannst. Also du kannst den nicht verpflichten oder ausleihen und ihm sozusagen dann. Meinst du, das ist zu viel Last, die da? Na, natürlich, weißt du, der kommt da hin und dann, also nehmen wir mal an, es wäre der so. Der spielt und aber Profifußball. Ist und richtig. Das ist in seinem Job. Ist richtig, aber wenn du als 19-Jähriger in eine neue Stadt kommst und so, das muss man dann trotzdem auch nochmal so ein bisschen berücksichtigen. Und dann projizieren alle deine Hoffnungen jetzt auf dich, dass man jetzt nicht mehr 4 Tore pro Bundesligaspiel bekommt. Das kannst du nicht bringen. Du kannst von mir aus, können das die Fans denken und so, aber das kannst du dem nicht so rüberbringen. Das würden sie wahrscheinlich auch nicht tun. Ich bin immer noch der Meinung, der VfB bräuchte so ein Brauers, ja, also so ein Typen, der einfach solide ist. Das ist kein super Fußballer, aber es ist ein solider Spieler, der eine gewisse Reputation hat in der Bundesliga, der viele Spiele absolviert hat und in richtigen Situationen vielleicht auch richtig handelt. Und dann brauchst du nochmal einen sehr talentierten oder guten Innenverteidiger. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. So diese zwei Spieler. Du brauchst also sozusagen jemanden, der einen jungen, talentierten Spieler, aber auch einen erfahreneren, der ihn an die Hand nimmt. Ist das deine Aussage, die du damit treffen willst? Das würde ich auf jeden Fall mal so versuchen, weil Sunic ist für mich zum Beispiel ein Innenverteidiger, der nicht die Qualität hat für die Bundesliga, muss ich mittlerweile echt so sagen. Er hat natürlich einen Bombeneinstand gehabt, gegen Hertha gleich ein Tor gemacht. Das hat dann auch dazu geführt, dass man vielleicht sich zu viel von ihm erwartet hat. Aber also bei Sunic, der hat so viele Böcke drin gegen Hoffenheim, jetzt gegen Augsburg. Das kannst du so eigentlich nicht bringen. Baumgartel ist auch aus meiner Sicht kein Spieler, der die erste Wahl ist in der Bundesliga. Das ist kein schlechter, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass das ein Megatalent ist. Das ist natürlich schwierig zu sagen, der ist auch noch jung. Den Schwab, auf den komme ich überhaupt nicht klar. Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie der immer in der Startaufstellung in den letzten Spielen stehen konnte, aber sei es drum. Und das liegt am Namen wahrscheinlich, wenn man dann so schön Schwabe draus machen kann und so. Es kann sein, dass es damit zu tun hat. Und dann haben wir ja noch den Niedermeier, aber der ist ja mit Zorniger nicht unbedingt gerade allzu. Stimmt, das ist auffällig. Ja, der ist aber auch nicht besonders gut. Also aus meiner Sicht. Hat er aber auch schon gute Spiele. Also Niedermeier ist einer, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist. Ja. Ich muss mal kurz intervenieren. Ich kenne keinen Menschen, über den ihr gerade spricht. Ja, dann hör doch zu. Wir erzählen dir was über dich. Niedermeier, Brauers, das sagt mir alles nichts. Ja, das ist deine Rotzart, die du da immer an den Tag legst, weil du da in der Champions League rumdümpelst. Natürlich kennst du die Spieler. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich kenne Brauers spielt bei Gladbach, das weiß ich. Die anderen beiden kenne ich nicht. Na gut. Und da spreche ich, glaube ich, auch dem Hörer aus dem Herzen. Ja, gut. So, weiter jetzt da. Ja, aber wir können ja auch mal, wir müssen ja auch dann einfach mal da rausholen, dass Stuttgart einfach nicht nur unter ihren eigenen Möglichkeiten spielt, sondern wahrscheinlich unter den Möglichkeiten, die ja für den Verbleib in der ersten Liga überhaupt eine Rolle spielen. Weil, wie du schon sagst, im Moment wäre es ja das größte Ziel, wirklich Platz 15 zu erreichen. Ja, das ist der Anspruch in Stuttgart. Über den Verbleib mache ich mir jetzt noch keine Gedanken, wenn ich ehrlich sein soll. Nee, wäre auch zu früh, ja, ganz klar. Ne? Also ich sehe es immer noch so, dass Stuttgart die Möglichkeit hat, da sich von den Abstiegsrängen ein bisschen zu lösen, weil ich halt auch der Meinung bin, dass Darmstadt noch nach unten rutschen wird. Ich glaube auch, dass Hannover es schwer haben wird in diesem Jahr. Bei Bremen bin ich mir nicht so richtig sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Da habe ich auch das Gefühl. Ach, gestern meinst du jetzt, oder? Nicht nur so komplett die ganze Saison. Du hast manchmal das Gefühl, dass die Kurve kriegen könnten und sich da auch unten lösen könnten und dann spielen sie so wie gestern. Ja, du siehst da, dass sie manchmal Potenzial aufblitzen lassen, ne? Gegen Bayern haben die wirklich gut gespielt. Ja. Ja, du musst ja auch so sehen. Ich glaube, in Bremen, um da direkt dann auch direkt in den Bogen zu spannen zum gestrigen 0-6 gegen den VfL Wolfsburg. Bei Bremen ist das Problem ganz einfach, dass das eine Mannschaft ist, die direkt zusammenfällt, wenn da was passiert. Und das hat auch was mit der Führung zu tun. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Viktor Skripnik, der meiner Meinung nach echt ein harter Hund ist, so wie der mir so vorkommt, auch wenn er so Interviews gibt und so weiter. Auch ein Mensch übrigens, den ein Basecap überhaupt nicht steht. Naja, bei der Frisur könnte man eben aber mal zu so einer... Könnte man sie attestieren, auch arztmäßig. Ja, nee, so. Im Skiurlaub gibt es oft diese Mützen, wo oben so Haare hochgucken, wie der von der Muppet Show. Die würde ich ihm eventuell mal raten, bei der Frisur, die er momentan präsentiert. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob ihr diese Veranstaltung gesehen habt hier von Werder Bremen, dass man kann ja jetzt die Mitgliedschaft auf Lebenszeit für 1.899 € kaufen. Bei Werder Bremen. Ja. Das liegt daher, weil sie im dritten Jahr hintereinander oder im fünften, ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Also liebe Bremen-Fans, lieber Arne Zeigler, haut's mir rein, wenn es nicht so ist, rote Zahlen schreiben. Genau, und die wollen ja jetzt auch händeringend Investoren irgendwie. Ganz genau. Kriegen. Und daran merkt man irgendwie, dass Bremen sich, so wie sie immer waren, heimlich still und leise jetzt negativ entwickelt hat. Weil wenn ich da an so Spieler wie Miku und so weiter denke, die auch wirklich. Das war eine tolle Zeit für Werder Bremen. Und was da jetzt passiert, ist einfach, die dümpeln seit Jahren da unten drin rum. Und das Schlimmste ist, vorne anläuft Thomas Aichin, der sich nicht entscheiden kann, erstens pro Bart oder kontra Bart. Und zweitens, dieser Mann ist so eine schlechte Außendarstellung, meiner Meinung nach. Und das sage ich als, er ist ehemaliger Gladbach-Spieler, aber er ist so eine schlechte Außendarstellung für den Verein, dass der Verein dahingehend wahrscheinlich, das ist eine Prognose, die ich jetzt gebe, noch 1-2 Jahre vielleicht da rumdümpelt und wenn die mal absteigen, was dann? Dann kommen ja noch weniger Investitionen dahin. Und vor allem glaube ich auch, dass das eine Struktur ist, die in diesem Verein herrscht, dass man da nicht so schnell wieder aufsteigt. Ja, ja, eben, ganz genau. Ich glaube, die sind so labil und fragil aufgestellt, finanziell wie auch personell, dass das relativ schwierig wird, da wieder aufzusteigen. Und die sind ja jetzt, wenn wir dann auch nur Punkte und so weiter nehmen, die sind ja jetzt nicht weit weg. Die sind 14. mit 13 Punkten, haben nach dem VfB Stuttgart die schlechteste Tordifferenz. Da gehen langsam die Lichter aus, würde ich sagen. Da gehen langsam die Lampen aus. Ich befürchte es auch, aber ich glaube, die haben auch so ein bisschen den HSV-Nimbus, dass sie so schnell nicht runterzukriegen sind. Was ich auch gut finde. Also ich mag die Truppe. Bremer. Ja, ich meine, man muss ja auch mal sehen, dass an sich, die versuchen schon irgendwie, und das haben sie auch bei dieser Versammlung gesagt, sie versuchen jetzt irgendwie vermehrt auf Jugend zu zählen und so. Das hört sich immer toll an, aber ist eigentlich immer ein Zeugnis dafür, dass man sagt, Entschuldigung, investieren können wir leider nicht, also muss unsere Jugend rausreißen. Das kenne ich aus Gladbacher Zeiten, als man ganz, ganz schlecht in Gladbach war, da hat man davon auch angefangen zu sprechen. Ne, das muss die eigene Jugend und der Fohlen. Das ist dann immer so leicht gesagt, ne? Genau. Warum denn da nicht auf die Jugend gesetzt wird? So, das kann doch nicht so schwer sein, sagt dann der Pöbel. Ja, aber gut. Kannst halt nicht immer ans Handeln. In der Jugend hast du vielleicht 1-2 Leute, die das Niveau haben, wirklich hochklassig Bundesliga zu spielen. Und mit 2 Leuten machst du halt nicht eine ganze Mannschaft aus. Genau. Ne? Und für mich ist das auch ein bisschen naiv zu sagen, dass die Jungen dann immer alles reißen müssen, weil ich glaube, du brauchst immer ältere Burschen, deswegen klappt es auch bei den Bayern so gut, junge Spieler wie Bernard oder so einzubauen, weil du halt gestandene Führungsspieler immer im Kader hast, die mitziehen und leiten und erziehen. Also. Und ein weiteres Problem ist, glaube ich, auch, dass das mittlerweile ja so ist, dass wenn ein Spieler mit 17 schon andeutet, eine gewisse Qualität zu haben, dass selbst Mannschaften wie Bremen oder Stuttgart oder auch andere, die jetzt da unten rumdümpeln, die gar nicht mehr halten können. Sondern da wird er direkt verpflichtet von irgendwelchen englischen Clubs. Da zähle ich noch nicht mal Bayern dazu, weil das stimmt, besonders mit den englischen Clubs ist das sehr auffällig, da hast du vollkommen recht. Guck mal, jetzt ist verpflichtet, ja. Mit Leroy Sané an, wo es wirklich so scheint, als würde jeder Club, der nur irgendwie zweistellig ein paar Millionen auf dem Konto hat, direkt mal anfragen, ob man den nicht verpflichten kann. Der spielt zum ersten Mal regelmäßig in dieser Saison. Ja, also letztes Jahr ist er so aufgekommen, kann man sagen. Und jetzt dieses Jahr spielt er regelmäßig und du merkst trotzdem, dass er noch sich entwickeln muss. Der hat unglaublich gute Anlagen, aber man hat das Gefühl, dass man den am liebsten schon zu einem Club, sag ich mal so, wie Liverpool holen würde und darauf die Hoffnungen. Er ist Hype, er ist Fakt, um es mal so zu sagen. Ja, ne? Ja, ja. Ich meine, er spielt hervorragend, gar keine Frage, aber er ist halt erst 19. Und wenn du jetzt halt wie Bremen vielleicht ein Talent hast, das wirklich was drauf hat und das sich in eine richtige Richtung entwickeln kann, glaube ich, dass du es heutzutage sehr, sehr schwer hast, die dann auch zu halten. das, ja, nicht nur, weil die Spieler weg wollen, sondern da winkt dann halt sofort ein zweistelliger Millionenbetrag, den so eine Mannschaft oder so ein Verein wie Werder Bremen nicht ablehnen kann. Richtig. Ja, schon seltsam, ne? Also, dass da wirklich die Entwicklung so gegenläufig ist, wo man, sagen wir mal, Mitte der oder sagen wir Anfang des Jahrtausends wirklich dachte, dass Werder Bremen auf Jahre international spielen kann. Das war halt immer für Stuttgart zum Beispiel auch so, dass die Jugend letzten Endes war der Faustpfand des VfB so, oder auch bei schön, ja. Dortmund war es so, dass die halt sich voll auf ihre Jugend verlassen konnten. Das sind beides Vereine, Stuttgart und Dortmund, die über, jetzt kann sein, dass ich jetzt ein bisschen hochpokere, aber ich glaube über Jahrzehnte die Jugendmeisterschaften dominiert haben. Das ist richtig, ja. Und ja, also ich weiß auf jeden Fall 10 Jahre, so waren's. Und die konnten da immer aus den Vollen schöpfen, aber die Spieler, die da jetzt noch rauskommen, die sind halt zumindest beim VfB relativ schnell weg. Also die sind schnell weggekauft, ja, ne? Das ist absolut an, richtig. Ja, ja. Der ist relativ schnell weg, ja. Selbst so ein Timo Werner hat ja gefühlt schon vor 3 Jahren das Aufsehen oder ja, doch hat den einen oder anderen Club auf sich aufmerksam gemacht und jetzt denkt man sich so langsam, ja, okay, das ist ein guter, aber ob das jetzt wirklich ein richtiger Topspieler wird, da müssen wir mal noch ein Fragezeichen dahinter machen. Also ich glaube, wenn der noch ein bisschen mehr gezeigt hätte vor 2 Jahren, dann wäre der auch schon längst weg. Grundsätzlich finde ich das auch nicht smart, jetzt sofort Spieler wie Sané oder irgendeinen jungen Burschen, den Werner von Stuttgart, da irgendwie zu verkaufen. In den letzten Jahren hätte ich auch gesagt, das ist eine ziemlich dämliche Art und Weise, damit zu handhaben. Aber ich glaube, momentan dieses und speziell nächstes Jahr, ganz speziell nächstes Jahr, wenn die TV-Gelder nach England reingeballert werden, dann ist das die Goldgräberzeit Nummer 1. Also, bin ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier in Hannover einen Spieler mit 18 hervorbringe, der wohl extremstes Potenzial hat, und dann kommt dann irgendwie Liverpool oder Leicester oder sowas, was ja wirklich paradox ist, weil auch so Vereine wie Leicester oder Everton, die können also 60, 70 Millionen dann auf einmal bieten. Natürlich ist das ein bisschen hochgegriffen dann wahrscheinlich für so ein Talent, aber wenn dann so ein Verein kommt... Ja, aber red doch mal von 30 Millionen. Die sind ja mittlerweile genau. Nicht mehr unrealistisch. Auch nicht unrealistisch. Und meiner Meinung nach musst du in der aktuellen Zeit dann sagen, okay, 30 Millionen, machen wir. Weil du weißt natürlich nicht, ob der Spieler das Niveau hält, ob er vielleicht schlechter wird oder besser wird. Wenn er besser wird, hast du natürlich falsch gepokert. Dann kannst du da wahrscheinlich noch 50 Millionen draus machen. Aber ich glaube, dieses und nächstes Jahr ist es ganz geil, diese Goldgräber-Mentalität da ein bisschen auszuschöpfen. Also ich würde, glaube ich, verkaufen. Wirtschaftlich gesehen gebe ich dir recht. Ja. Aber du musst natürlich auch so denken, wohin entwickelt sich dann der Verein? Also ja. Kann Hannover... Ja, und ist Hannover in der Lage, adäquaten, vielleicht nicht adäquaten Ersatz, aber zumindest Ersatz zu verpflichten, der dafür steht, dass man in der ersten Liga bleiben kann? Weil was nutzt dir das, wenn du genügend Geld auf dem Konto hast, aber es läuft halt spielerisch dann nicht mehr? Es ist halt so ein schmaler Grat dann. Gestern waren hier, Dennis war auch noch kurz da gestern, der von dir sehr geliebte Dennis. Ja, bevor er in seinen Jacuzzi gestiegen ist. Genau. War das ein Jacuzzi oder ein Whirlpool? Das war ein Jacuzzi. Weil jeder Whirlpool ist ja ein Jacuzzi. Aber nicht jeder Jacuzzi ist ein Whirlpool, weil das eine Typenbezeichnung ist. Du bist auch ein Wasserrassist. Ja, ja. Wenn du direkt so einen raus aus. Nee, Chris, da muss ich jetzt kurz mal sagen. Nee, kaum ist was feucht, ist es bei dir ein Whirlpool. Das ist echt. Sehr schön. Danke für dieses Niveau. Danke. Da hatten wir gestern noch die Diskussion, oder ich habe es da mal kurz angesprochen, dass wenn Michael Fronzek eine Pressekonferenz gibt, er immer von der Mannschaft und dem Club spricht. Hannover 96 wird eine harte Saison haben. Die Mannschaft wird es schwer haben. Und da denke ich mir immer, ja bitte, das ist doch meine Mannschaft und mein Verein. Der distanziert sich verbal komplett in jeder Pressekonferenz. Da frage ich euch. Der Manu, der gestern da war, der hat gesagt, da ist schon sicher, dass der Fronzek zur Winterpause geht und die schon wie so ein Gentleman Agreement haben. So, jetzt machst du die Hinrunde noch zu Ende und danach präsentieren wir einen neuen Trainer. Oder der ist so distanziert von der ganzen Misere, dass das vielleicht so eine Art Pseudoprofessionalität ist. So, weißt du? Ich lasse die Geschichte hier nicht zu dicht an mich ran. Ich bin hier der distanzierte Fachmann und so. Ja? Du, da kennt ihr Michael Fronzek schlecht. Also das ist die Art, die er immer an den Tag gelegt hat. Okay. Ich würde sogar sagen, auch als Spieler, wenn man ihn so in Interviews oder in alten Sportshow-Auftritten sieht, die wirklich... Sagst du nochmal Sportshow? Weil ich aus Grevenbroich komme, ja. Und da spricht man CH sehr oft oder G anders aus. Als sag mal Kirche. Nee, Kirche. Ich sag auch Mölsch, also von daher ist mir das egal. Mir gefällt es. Ja. Nee, aber wenn ich da an solche Auftritte denke von Fronzek, dann sehe ich ihn immer als diese, was du als Pseudoprofessionalität ansiehst oder Distanziertheit. Ich glaube, das geht einfach auf seine Mentalität zurück, weil der immer so wirkt, als ob er weit weg von etwas ist, um es von oben auf so eine Metaebene zu betrachten. Das wirkt natürlich durch das Äußere von ihm dann sehr, sehr fehl am Platze manchmal, weil er sieht schon aus wie ein Idiot. Aber jetzt mal im Ernst. Nee, der schafft's irgendwie. Und mir ist das jetzt nicht so aufgefallen, weil ich mir jetzt nicht jede Pressekonferenz von Hannover 96 interessiert angucke. Aber ich glaube, das ist seine Art. Und wenn man aber schon anfängt, das zu kritisieren in Hardcore-Fankreisen, dann glaube ich, könnte das sogar am Ende doch richtig sein, dass da so eine Art Gentleman Agreement besteht und dass da ein neuer Trainer geholt wird. Aber wer soll denn da bitte kommen? Also ich meine, bei Hannover ist ja jeder möglich, da wird ja anscheinend jeder Trainer. Die ist ja schon ein bisschen auffällig, Pocho, und auch gerade an dich, Ricky. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr es noch nicht alles durchblickt habt. Es ist eine gewisse Hängepartie, die natürlich da gerade entsteht. Warum wird Fronzek noch nicht entlassen? Natürlich, weil der Nachfolger noch nicht frei ist. Ach so, wer ist denn der Nachfolger? José Mourinho. Oh ja. Mich erinnert Michael Fronzek immer an so eine Art Fanclub-Beauftragten oder so. Aber wenn ich Pressekonferenzen sehe, glaube ich, dass irgendwie so ein Hannover-Fanclub gerade irgendwie sich überlegt, welches Ultra-Banner sie spannen können. Auf dem Niveau befindet sich für mich Michael Fronzek. Das ist für mich eine ganz, ganz schwache Außendarstellung, obwohl es natürlich nicht alleine darum gehen sollte, aber leider Gottes kann er ja auch kaum sportliche Erfolge vorweisen. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er es in dieser Saison bislang immer schafft, sobald es eng für ihn wird, haut er mal einen raus. Dann gewinnt er mal ein Spiel. Und das ist das große Dilemma. Das ist das ganz große Dilemma. Diese zwei guten Spiele, die sie da vor einem Monat oder so hatten, wo sie sang- und klanglos davor auf dem Abstiegsplatz waren. Das war das Schlimmste, was Hannover hätte passieren können, dass der Fronzek da nochmal die Kurve gekriegt hat. Und ich hab's schon des Öfteren gesagt, dass sowieso der größte Fehler war, Fronzek nicht zu entlassen. Letztes Jahr. Man hätte sagen müssen, okay, Michi, du hast es geschafft, wie auch immer. Du hast Hannover 96 vor dem Abstieg bewahrt. Du hast deinen Job geschafft. Tschüss. Nee, das Man Ding, hätte es machen müssen. Ich erinnere mich nämlich noch daran, die haben in der englischen Woche gegen den VfB zu Hause 1-3 verloren. Das war das Duell der Blinden. Und eigentlich... Also da haben die Stuttgart aber auch schon übermenschlich gespielt. Das ist natürlich richtig. Und eigentlich glaube ich, dass viele in Hannover da davon ausgegangen sind, dass er gegen Wolfsburg auch verliert und dann Ende der Woche entlassen wird. Dann spielt er aber gegen Wolfsburg 1-1 und gewinnt die nächsten beiden Spiele gegen Bremen und gegen Köln. Alles, ja. Und dann bist du halt erstmal wieder safe, auch wenn du danach gegen Frankfurt und Darmstadt wieder abkackst. Also selbst dann, wenn ich mich daran richtig erinnere, ging es dann auch schon wieder so ein bisschen los mit der Rumorerei. Aber dann gewinnt er halt gegen Hamburg. So, und so kommt halt immer dann, wenn man so das Gefühl hat, so jetzt noch ein Ding, jetzt braucht er noch eine Niederlage. Ja, ja. Und dann sagen die Tschüss, dann gewinnt er halt wieder eine Partie. Ganz klar die Intelligenz der Mannschaft in Frage stellen. Ja, das ist richtig. Aber ich frage dich mal, gibt's denn immer noch irgendwelche Namen, die in Hannover gehandelt werden als mögliche Nachfolger? Weil ich glaube, also ich lehne mich jetzt weit André aus Schubert dem, ist jetzt weg. Tut mir leid, ne? Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass Michael Fronzek nicht bis zum 34. Spieltag Trainer des ersten hannoverischen Fußballclubs bleiben wird. Der erste FC Hannover natürlich. Das ist merkwürdig. Es geistern merkwürdig wenig Namen durch die Gazetten von Steven Cherundolo. Peter Neuruhr, ja, ist halt eine Comedy. Nein, jetzt komm hör auf. Peter Neuruhr, doch. Nein, ach komm. Was soll ich denn machen? Ich denke mir das ja nicht aus. Der kann das doch nicht. Ich finde ihn ja auch super. Ist ja nicht so, dass ich ihn nicht toll finde. Neuruhr, ja, aber als Comedian eher. Also nicht jetzt als Trainer. Aber eine Lösung wäre auch Hüb Stevens, dass er einfach zwei Vereine nebenbei. Drei vielleicht mit dem VfB dann. Dass er drei Vereine einfach. Stell dir vor, er steigt mit allen dreien ab. Da kriegt die Bedeutung magisches Dreieck eine ganz neue Bedeutung. Ja. Das Wort meine ich. Also ich wäre dann dafür, dass Hüb Stevens mit allen drei Vereinen in die Euroleague kommt. Das wäre schön. Das wäre in einer Gruppe. Hoffenheim, Stuttgart, Hannover rocken die Euroleague. Da stelle ich mir schon die Sport 1 Letter vor. Ich guck gerade. Die Euroleague. Oh geil. Peter Neururer war es im letzten Mal 2005, 2006 Trainer von Hannover 96. Mhm. Ist das erst 10 Jahre her, tatsächlich? Ist erst 10 Jahre her, Pocho, ob du es glaubst oder nicht. Ich muss dich mal kurz fragen, Chris, das war mit Bochum, als er so eine Bombensaison gespielt hat, in die Euroleague gekommen ist und dann haben sie da irgend so ein Qualifikationsspiel verkackt für die Euroleague. Im UEFA-Cup. Irgendwas ja. Und dann ging es total bergab. War das mit Bochum oder war das mit Hannover? Nee, das war mit Bochum. Ah, okay. Nee, dann würde ich nicht. Slomka hat ja Hannover in die Euroleague geführt. Übrigens habt ihr bei der Berichterstattung. Der übrigens auch immer ein Kandidat hier in Hannover ist. Mirko. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber habt ihr bei der Berichterstattung zu den Bombenanschlägen in Hannover, so muss man es ja mittlerweile sagen, weil ich glaube, es wurden auch Bomben gezündet, aber wenn man uns das erzählen würde, dann würden wir nicht mehr ruhig schlafen. Auf jeden Fall, da habe ich Mirko Slomka gesehen, dann den Heribert Bruchhagen und diesen, wie heißt der von Frankfurt? Nee, der ist ja der von Frankfurt, Heribert Bruchhagen ist der übrigens heute auch wieder bei Sky 90 ist, was dazu führt, dass ich es mir nicht angucken werde, weil ich einen Typen nicht mag. Ja, und dann war noch einer dabei, den man immer kennt hier von irgendwelchen Fußballvereinen, aber mir fällt der Name nicht ein. Die hat man immer bei diesen Bildern, wenn sie die Massen zeigen wollten, die gerade die AWD-Arena oder wie heißt das Ding da bei HDI. Euch? HDI-Arena verlassen wollten. Da hat man die drei immer gesehen. Mirko Slomka mit seinem Sohn. Sein Sohn war sehr aufgebracht, das hat man gesehen, weil Mirko musste ihn immer in den Arm nehmen. Und Heribert Bruchhagen, der sah für mich so aus, als ob er sich gerade auf dem Klo in der HDI-Arena reingezogen hätte. Nee, er wollte sich, glaube ich, gerade umziehen. Ich glaube, dass er da eine Travestie-Show aufführen wollte. So lief der da rum, der sah aus wie geschminkt und mit so einem sehr femininen Schal, ja. Also das fand ich bemerkenswert. Ja, wenn es ein Schal war, war ja okay. Wenn er natürlich ein Tuch getragen hätte, würde ich es war eher ein Tuch. Es war eher ein Tuch. Die HDI-Arena ist jetzt auch nicht so weit weg vom Hannover Steintor. Das ist der Rotlichtbezirk bei uns in Hannover. Ist der Bruchhagen da immer ein Arsch hinhält? Dass der Bruchhagen da eventuell Bruchhagen, Steinbruch, Steintor, Bruchhagen, Travestie, das ganze Programm. Es ist Travestie. Travestiehaken. Da wird ein Schuh draus. Hannover ist wirklich der Schmelztiegel des Terrorismus. Also. Da auch. Vielleicht, ja. Ich meine, Hannover war ja damals auch in Breaking Bad, hat das ja eine große Rolle gespielt. Und der Heribert Bruchhagen war in Breaking Bad. Heribert Bruchhagen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Das war so ein Meth-Opfer. Ja, Bruchhagen, Breaking. Ja, ich sag nur so. Also. Das gibt's doch gar nicht. Nee, ich glaube, kennt ihr noch diese Nutte, die in diesem Motel gelebt hat? Diese Crackhure? Kennt ihr noch diese Nutte, die in diesem Motel gelebt hat? Also, diese Crack-Hure. Ach so. Aber natürlich wisst ihr, wer das ist. Ja, jetzt ja. Die einfach mit Jesse da vögelt. Wenn genau, das war, glaube ich, Heribert Bruchhagen. Von den 10 her kommt's hin. Ja, nee, also Harry oder Harry, wie wir Freunde ihn natürlich nennen. Harry S. Morgan, der hat doch früher Pornos da immer. Kennst du ihn nicht? Ja, die Pornos gucke ich nie. Nein, so natürlich. Du bist ja bei meinem Sexualleben, ja, stimmt. Ich stinke einfach unten rum. Was? Ich habe da so einen Hahn, den kann ich öffnen, dann läuft's ab. Ach so. Ja, sei es drum, aber es ging, glaube ich, gerade darum, dass in Hannover nur Comedy-Namen gehandelt werden. Ja, ja. Ja, es ist aber doch so, Chris. Jetzt du machst, Hannover, wenn du jetzt von Peter Neururer und wer war der zweite, Schirundelo sprichst, ja. Kannst vielleicht für die zweite Mannschaft machen mit dem Schirundelo. Ne? Aber Schirundelo ist Trainer der zweiten Mannschaft. Ach so. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Gladbach auch ähnlich über Olaf Schubert gesprochen hat. Ja, ich auch und bleibe ja auch noch bei. Aber gut, er hat ja Erfolg, von daher kann ich ja nichts Falsches sagen. Glaubst du immer noch, dass das nicht der ultimativ richtige Mann ist? Da muss man mal tief durchatmen. Gar nicht. Muss man mal einen Zug nehmen von der Sportzigarette. Also. Der macht es wirklich. Ja, ich glaube wirklich nicht. Also ihr seid, ich Reality-Check kurz nochmal, ihr seid Tabellenvierter und wart vor gefühlt 14 Tagen noch weit abgeschlagen, 20. glaube ich. Mit 18 Punkten Rückstand. Ja, ich sag's nur, just saying. Ja, ist richtig. Ja, also, nee, ist nicht der richtige Mann, ne? Doch. Ist ja okay. Ich beschwere mich ja gar nicht. Ist ja alles gut. Ich bin nur überrascht. Also ja, aber ich kann doch nicht. Pass mal auf, ich bin immer jemand gewesen, der zu seiner Meinung steht. Hä? Ja, ich bin immer jemand gewesen, der zu seiner Meinung steht. Wenn ich jetzt sage, nur weil er Erfolg hat, ja, das ist der größte Trainer der Vereinsgeschichte, dann würde ich mich ja selber unglaubwürdig. Das hat ja auch keiner verlangt. Ne? Ja, aber du bist ja auch nicht doof. Und du siehst, was diese Mannschaft jetzt zeigt und du siehst, was sie... Ich habe genau das bekommen, was ich mir dann vorgestellt hatte, als dieser Erfolg anhielt, habe ich gesagt, dann muss er halt einen 2-Jahres-Vertrag kriegen, jetzt nicht direkt irgendwie so einen 5-Jahres-Vertrag oder sowas. Und dann muss man ihn sich bewähren lassen. Aber die Bewährungszeit hält bei mir noch an. Bei anderen ist es so, dass es schon das Nonplusultra ist. Dafür muss man ja erstmal eine Saison erstmal durchmachen. Es hört sich für mich so ein bisschen an, als wenn du den Maxi Eberlischen Schlag gerade drauf gespeichert bekommen hast auf die Festplatte. Okay. So dass da eventuell ein Trainer hin muss, der ein wenig Glamour versprüht. Und ich bin der Meinung, Gladbach ist nicht der Verein, der Glamour braucht. Aber brauchen wir nicht alle ein bisschen Glamour? Mit Sicherheit, aber ihr habt doch Granitschakka, das reicht doch. Das ist richtig. Also wenn der auf der Tribüne sitzt, wenn er verletzt oder gesperrt ist, mit seinen Silly-Ohrringen, muss ich sagen, da hast du natürlich... Das war grammatikalisch natürlich nicht richtig von mir. Ihr habt noch Granitschakka, denn ich bin mir zu 99% sicher, dass das die letzte Saison von ihm ist. Oh, okay. Wo geht er hin? Liverpool. Natürlich, wie im Moment jeder. Ne? Nein, ich habe ein Interview gesehen, jetzt gestern Nacht irgendwie. Mhm. Da wurde er darauf angesprochen. Ich glaube, das war sogar in der Halbzeit oder so bei eurem Spiel. Okay. Und da hat Anna-Sara Lange... Ja. Die kleine Schnucki-Maus, ja, hat ihn gefragt, was er denn da zu den Gerüchten zu Liverpool sagt. Da hat er halt nur gesagt, ja, da kümmert sich mein Vater drum. Und das ist ja wohl, hätte ich ja jetzt mal gesagt, also. Wie viel soll er denn dann den Borussen bringen? 35. Okay. ja, aber ich dachte jetzt, du untertreibst, aber okay, tust du nicht, alles klar. Ich dachte, nee, das sind 10 Millionen oder sowas. Nein, das ist Quatsch. Ich habe doch nichts gegen die Gladbacher. Du unterstellst mir immer, dass ich die Gladbacher gar nicht mögen würde. Poggio ist ein Angstbeißer. Das merke ich bei mir auch immer. Sobald man mal das hinterfragt, was da in Gladbach vor sich geht, ist man sofort gegen die Borussia. Das Einzige, was ich nur anmerken möchte, ist diese neue Art und Weise der Außendarstellung von Maxi Eberl, dass Gladbach ein 5-Sterne-Deluxe-Verein ist. Das ist ja für mich nicht. Nichtsdestotrotz finde ich es großartig, wie euch da verkauft, was ihr für eine Mannschaft habt, was ihr für einen Fußball spielt, auch wenn es in der Champions League bergab geht. Ich muss kurz nochmal das Thema Sky-Moderatorinnen aufgreifen. Oh ja. Esther Sesslacek. Ja, genau, darauf wollte ich. Sag mal, warum hat die denn eigentlich immer dieses Hollywood-Kostüm, dieses Halloween-Kostüm an? Das ist ja unfassbar mit dieser komischen Vierkant-Nase da. Und dann verkleidet die sich immer mit dieser schwarzen Monsters-Perücke. Kann man die Frauen da nicht einfach ganz normal darstellen? Ich kriege jedes Mal einen Kotzanfall, wenn ich diese Alte im Fernsehen sehe. Guck dir die Frau mal bitte genau an. Die hat eine Nase, das sieht aus, als ob die wirklich irgendwie so in so einem Spielzeuggeschäft sich eine Viereck-Nase draufgesetzt hat. Und dann dieses Geschminke, das sieht so scheiße aus. Also nee, jedes Mal, wenn ich die sehe und dann Lutz Ovo Moyea dazu, das ist bei mir Feierabend, sag ich dir. Wenn der dann anfängt, seine... Der übrigens mit seinen 8 Treffern auf Platz 1333 der Bundesliga-Geschichte steht, ne? Ja, und bei mir steht er auf Platz 1333 der Moderatoren-Geschichte, weil der so scheiße ist, der Typ, wenn er da versucht... Es gibt aber keinen Schlimmeren als den Ex-HSVer. Wie heißt der noch? Der, glaube ich, nur einmal Marcel da... Marcel Jansen. Der war, glaube ich, einmal da. Und der war ein zweites Mal da auch. War er zweimal da, hat aber so einen totalitären Shitstorm abbekommen, weil der ist wirklich noch viel schlimmer als Lutz Bachmann, hätte ich was gesagt. Genau. Aber auch um Jansen hier nochmal aufzugreifen, man darf immer nicht vergessen, er möchte Spielerberater werden. Und ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Visitenkarte, eine gute Visitenkarte war, die er da abgegeben hat bei seinen zwei Auftritten. Ich sag mal so, du darfst bei diesem Thema Spielerberater aber nicht vergessen, dass es viele auch sind, wo man es gar nicht direkt denkt und auch von bedeutenden Spielern, ne? Nimm mal einfach nur einen Strunz zu Kruse und sowas. Also die Guten, die wirklich die Knallertransfers durchziehen, die sind alle smart as fuck. Und da würde ich jetzt Marcel Jansen nicht dazu zählen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass Marcel Jansen, weiß ich nicht, irgend so ein Viertligaspieler gut vermitteln kann. Aber im Poker zum Beispiel um De Bruyne hätte Marcel Jansen, glaube ich... De Bruyne heißt er, glaube ich. Nee, man darf jetzt wieder De Bruyne sagen, weil er Manchester spielt. Weil er ja nicht mehr bei uns spielt. Richtig. Ja. Ich glaube, da... Braune. Bei uns? War der mal bei Gladbach? Ja, der war mal in Stuttgart. Auch. Ach so, und übrigens, dass man ja auch mal kurz ansprechen sollte, wenn wir schon so oft über England reden. Basti Schweinsteiger, fast sein erstes Tor erzielt. Ja, aber er hat, also ohne ihn hätte Manchester das Spiel nicht gewonnen. Das kann man sagen. Toll, habe ich mir angeguckt, war super. Basti Schweinsteiger, ich glaube, wenn man mit dem in die Wohnung gehen würde, in Manchester oder wo auch immer, ich glaube, das sieht so aus wie bei den ersten drei, oder es gibt ja nur drei, oder gibt's mehr, aus den Powers-Filmen. Ich glaube, so lebt er da. Kommst du da rein? Ach nee, gibt drei. Drei, ne? Ja. Ich glaube, so lebt er da, wie in den Swinging 60s. Ja, meinst du? Ja, ich glaube schon. Der hat auch immer nur so Schlaghosen an und so riesenfette Sonnenbrillen und ja, so. Ich glaube, nach dem, was du jetzt heute Morgen hier wegkonsumiert hast, hat bei dir alles irgendwelche Flower Power Farben. Das macht den Tag nicht schlechter, denn es ist Sonntag. Ja, genau. Der ist so schön bunt. Ja, aber besser als Tristesse, oder? Und seit wann kann meine Katze singen? Die kann nicht nur singen, die kann auch noch reden. Ja. Das ist echt gut Scheiß. Ich muss jetzt aber einmal noch ganz kurz auf meinen Herzensverein zurückkommen. Und damit möchte ich das dann auch schon abschließen. Ich glaube, und da lege ich mich fest, dass es ein Fehler wäre, Zorniger zu entlassen. Ich hoffe auch, dass er nie das Handtuch werfen wird. Ich hoffe, dass sie das durchziehen mit ihm. Und sich einfach versuchen, wenigstens im Winter zu verstärken. Ich hätte es wirklich begrüßt, wenn sie diesen Badstuber irgendwie verpflichten, also ausleihen könnten. Aber so wie ich das verstanden habe, möchte Pep Guardiola diesen Spieler nicht verleihen. Ich glaube auch, dass vielleicht Badstuber gesagt hat, hey, muss nicht unbedingt sein. Ich spiele auch mal in der zweiten Mannschaft, Hauptsache nicht da bei dieser. Weißt du, du möchtest ja auch nicht ein Schützer spielen. Deswegen Holger Badstuber gefolgt? Ja. Ganz ehrlich, weil ich bin ja so ein Stalker, ne, und ich verfolge ja auch die Follow-Gewohnheiten der Leute, die mir dann wichtig sind bei Twitter. Und wenn ich dann sehe, dass du Holger Badstuber folgst, fand ich das sehr strange. Aber jetzt macht die ganze Sache Sinn. Du wolltest ihn selber nach Stuttgart holen. Bist du in Wahrheit auch dieser Spielerberater, wovon du eben so abfällig gesprochen hast? Machst du das in Wahrheit neben deinem normalen Job auch? Franco Di Santo folge ich auch, weil das ist für mich auch ein Spieler, den ich nach seiner eher... Er spielt nicht schlecht auf Schalke, aber man hat sich, glaube ich, von ihm mehr erwartet. Scheiß auf Express und Bild-Zeitung. Guck, wem Ricky folgt. Ja, weißt du, wer noch Stuttgart soll? Ich folge meine Lieblingsmannschaft zusammen, aber mehr Spieler habe ich auch noch nicht. Und Messi sind da auch drauf. Nein, die sind natürlich nicht drauf. Die twittern ja nicht selber. Ja, komm. Ich meine, du kannst ja auch andere Leute dann einfach mal in diese Sportart verpflichten. So ein CM Punk im Tor kommt sicher gut. Oh nee, der geht mir auf den Sack, der Vogel. Ich komme auf das Gelaber von dem Affen nicht mehr klar. Mittlerweile glaube ich, dass ich den damals als Wrestling-Fan völlig falsch eingeschätzt habe. Ich glaube, das ist ein Depp. Ich glaube echt, dass es ein Trottel ist, der irgendwie in dieser kranken Nerdwelt, in der wir Wrestling-Fans uns oft befunden haben, funktioniert. Aber ich glaube, das ist ein Sozialversager. Ja. Nein, natürlich nicht, aber ist ein Arschloch. Fertig. Mein aber Bund jetzt nochmal zurück. Ich habe gesagt, Ufze, Stufze, Oberfeld, Zivil versagt, beim Bund ein Held. Und du sagst erst beim Wrestling so. Ich will, dass Stuttgart sich in der Abwehr verstärken, dass sie dann einen Kopf nie in den Sand stecken oder wie Lukas Podolski sagen würde, den Sand in den Kopf stecken. Ich will, dass Stuttgart sich da irgendwie selber an den Haaren rauszieht aus dieser Misere und eine starke Rückrunde spielt. Ich glaube, dass Zorniger ein guter Trainer ist. Da bleibe ich dabei. Er muss sich vielleicht in seiner Außendarstellung irgendwie noch so ein bisschen verändern. Andererseits auch nicht. Er ist halt so. Und wenn man dumme Fragen stellt, so wie jetzt am Samstag, also gestern, als man ihn fragt, Herr Zorniger, also was waren denn jetzt hier die großen Probleme und hin und her? Ja, was bist du da für eine Antwort? So eine Scheiße. Wenn du 4-0 verlierst, was soll er denn sagen? Egal, was er sagt. Es gibt keine doofen Fragen, nur doofe Antworten. Nee, es gibt eine Menge doofe Fragen. Da musst du dir einfach nur mal Sky angucken, weil da arbeiten die doofsten Fragen der Welt immer stellen. Also das ist sowieso auch so ein Thema, was man mal ansprechen muss. Diese Reporter sind mittlerweile so hohl, das ist unglaublich. Die können überhaupt gar keine schlüssige Frage mehr stellen. Das sind einfach nur noch Phrasen, die raushauen und keine Fragen, die mir irgendwas bringen. Die könnten auch jedes Mal fragen, welches Schokomilchgetränk sie am Morgen davor getrunken haben. Das wäre genauso inhaltsvoll. Da kommt nichts mehr rüber. Zum einen liegt das an den Spielern, weil die so vorgefertigt antworten, aber es liegt halt auch an den scheiß Fragen. Dann stell halt andere Fragen. Wenn ich Journalist sein will, dann muss ich halt auch mal ganz gezielte Fragen stellen. Allein wenn ich diese Verklausulierungen immer schon höre bei strittigen Elfmetersituationen. Ja, wurden sie da wirklich getroffen? Nee, sag doch klipp und klar, ja, was weiß ich. Wir sehen hier eindeutig auf unserem Monitor, sie wurden nicht getroffen, es war eine Schwalbe. Finden sie sowas sportlich? Nee, da haben sie den Schiss davor, weil sie dann wissen, beim nächsten Mal kriege ich kein Interview mehr mit dem oder so. Für mich ist es ein Versagen, was da jede Woche auf Sky passiert. Weil da werden für mich nicht die Fragen gestellt, die ich hören will. Es wird immer nur wie bei so einem Soundboard werden irgendwelche Fragen abgespielt. Du bräuchtest gar keinen Fragensteller. Du kannst so ein Soundboard hinstellen. Da können die Spieler selber drauf drücken. Ja. Ja. Jetzt kriegen die Journalisten bei Sky meinen Wut ab. Nur weil du frustriert bist, dass der VfB auf Platz 16 ist. Ich verstehe die Herangehensweise von Ricky finde ich da aber gar nicht so falsch. Das Problem ist nur, du hast dich mittlerweile bei Sky daran gewöhnt, dass du da mit dem ja, weiß ich nicht, mit dem netten Onkel-Journalismus an die Sache rangehst. Ja, das ist ja Kasper. Die siehst ja auch, wenn sie da bei ihrem Topspiel zu viert sitzen. Und ja, am besten mal gestern als Horst Held als Häufchen Elend dabei saß. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ich glaube, die haben ihm so einen Stuhl gegeben, wo du die Höhe nicht verstellen kannst. Ja, da haben sie den dazwischen gestellt und er saß da eingekauert mit seinen Augenringen, weil er gerade noch 6 Kippen auf einmal durchgezogen hat. Saß er da und, ja, ich glaube, hier war eine Klopperei und so, ne? Ganz schön. War eine Klopperei. Da war eine Klopperei. Ach, das wollte ich ja erzählen, genau. Es war so, dass vor dem Spiel sich, jetzt pass auf, Bayern-Fans mit Bochum-Fans getroffen haben. Hä? Bochum und Bayern ist ja so, die mögen sich ja, ne? Ja, Friendship pur. Genau, Friendship pur. Genau, das ist nämlich da auch ein kurzes Hashtag dazu. Heute spielt ja der FCI und laut Seitenwahl.de, eine Gladbach-Sache, sprechen wir mit einem langgezogenen I, weil wir die eklig finden. Ist also eine Fanfeindschaft jetzt zwischen Gladbach und Ingolstadt anscheinend. Nee, aber darauf zurück. Es war so, dass sich Bochum und Bayern-Spieler irgendwie solidarisiert haben und sich wohl Richtung der Kurve von Schalke gemacht haben und es dazu Auseinandersetzungen gekommen ist. Selbst Rummenigge hat schon sich entschuldigt dafür und distanziert davon. Also ist wirklich was vorgefallen und ich fand es ganz cool, es gibt da so ein Interview, vielleicht siehst du es noch heute irgendwann, von Held dazu, der dann irgendwie sagt, ja, Bochum, die spielen ja bekanntlich in der zweiten Liga und betont es nochmal, zweite Liga, das macht die Sache nicht unbedingt besser. Ich glaube, Horst Held ist gerade sehr, sehr stark ins Gesicht geschlagen. Ich glaube, der wird einfach im Sommer erstmal arbeitslos. Den will nämlich jetzt keiner mehr. Der ist so deformiert von dieser ganzen Sache. Ich will den. War der in Stuttgart? Wenn ich Wader wäre, würde ich mal direkt bei Held und auch bei Magath anrufen, ob die nicht Bock hätten, den Zorniger zu unterstützen. Nee, den Zorniger würde ich auch nicht wegschicken. Den würde ich immer schön als Trainer, da, alle als stellen, Trainer, ne? Und dann nimmst du den wie heißt der Vogel, Magath als Manager zusammen mit Horst Held. Franz Magath. Hm? Wäre schön. So ein Dreiergespann in Stuttgart. Hm. Würde ich toll finden. Nein, natürlich nicht. Aber Held finde ich nicht so schlecht. Ich finde auch, dass man also, Horst Held gar nicht den Tribut zollt, den man eigentlich ihm zollen sollte, weil er hat da auf Schalke, glaube ich, keine schlechte Arbeit geleistet. Schlecht würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass er schlecht da war. Nee, das schätze ich halt nicht, aber ich finde den Typen so menschlich unfassbar unerträglich. Der geht gar nicht. Der ist rhetorisch so unbeschlagen. Nur deswegen oder gibt's noch mehr Gründe? Es ist natürlich mal schwierig, die Arbeit eines Managers irgendwie einzuschätzen. Man kann natürlich immer nur sagen, was er offensichtlich gemacht hat, irgendwelche Spieler zu verpflichten. Aber man kann, was ich nicht für nicht sehr smart finde, was er gemacht hat, aber ich finde, anscheinend macht er eine ausgezeichnete Art mit dieser Knappenschmiede, die er ja wohl mit hochgezogen hat. Das ist natürlich eine brillante Arbeit gewesen. Die Goretzka haben sie von Bochum gekauft, ne? Mhm. Das ist gar keiner aus der knappen Schmiede, aber sowas wie Sané und sowas, das ist schon ziemlich geil. Und mir reicht es aber schon, den Typen Kacke zu finden und nicht zu wollen, dass der nach Hannover kommt oder sowas, weil der Typ menschlich einfach komplett ein No-Go ist. Der geht überhaupt nicht, der Typ. Der hat ein Charisma wie... Ja, aber das sind ja nur persönliche Ansichten. Genau, jetzt von richtig. Dir. Und das reicht doch schon, um zu sagen, dass ich den nicht bei Club XY haben wollen würde. Ja, natürlich, aus deiner Sicht schon, aber ich meine ja jetzt einfach, das, was er leistet und was er bislang so gemacht hat, da gibt's mit Sicherheit Manager, die schlechter gearbeitet haben. Es hat ja auch einen Grund gehabt, warum Schalke den von Stuttgart mehr oder weniger abgeworben hat. Also das darf man ja auch jetzt nicht außer Acht lassen, er hat ja in Stuttgart schon gute Arbeit geleistet. Ist da denn Weg zurück möglich? Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Der Dutt ist ja da jetzt erstmal im Amt und es ist, in Stuttgart kann ich momentan überhaupt nichts vorhersehen, ja. Also da ist ja schon ein Wunder, wenn mal ein Trainer länger als 8 Monate im Verein bleibt. Und auf dem Managerposten, da werden halt irgendwelche Namen hingesetzt, die man mal gehört hat, aber ob das dann auch gleichzeitig die Besetzung ist, die dem Verein was bringt, das möchte ich immer wieder hinterfragen beim VfB, wenn man sich die letzten Manager mal so anguckt. Und da würde ich Held noch als den auswählen, der dem VfB zumindest eine erfolgreiche Zeit beigewohnt hat. Also ich finde Horst Held mit Sicherheit nicht so schlecht, wie er gemacht wird auf Schalke. fachlich, aber menschlich findest du ihn jetzt auch nicht so geil, oder? Ich habe kein Problem mit dem. Das gibt's doch gar nicht. Ja, also ich fand den auch schon damals in Köln, habe ich den immer gemocht als Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich damals auch wahnsinnig gefreut, als er zum VfB gewechselt ist als Spieler und als er dann auch noch beim VfB geblieben ist als Manager. Fand ich auch toll. Also ich mag Kostheld, muss ich ganz ehrlich sagen. Wacho, wie findest du den menschlich jetzt? Gar nicht so gut. Ja, also ich mag ihn halt auch nicht so sehr, aber ich würde auch Ricky in der Hinsicht zustimmen, dass es nicht alles schlecht war, was er auf Schalke geleistet hat. Denn sie haben halt immer eigentlich international gespielt, wenn auch nicht immer Champions League. Der ganz große Wurf ist ihnen nicht gelungen, das ist natürlich richtig, aber ich weiß auch nicht, ob der unbedingt immer so möglich ist für einen Verein oder wie auch die Definition vom ganz großen Wurf ist. Also für mich war der dritte Platz letztes Jahr der ganz große Wurf, für Schalke ist es der anscheinend nicht. Komisch, ne? Ja, aber ist halt dann auch wirklich Wahrnehmung und Selbstanspruch irgendwie, ne, was dabei eine Rolle spielt. Und die Frage ist natürlich, ob hier Manager von Mainz, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, Heide. Genau, der ja immer wieder da gehandelt wird, eine gute Wahl ist. Ich glaube schon, dass das ein guter Manager ist, denn der leistet auch gute Arbeit in Mainz für sein Aufgabenfeld. Ich weiß aber nicht, ob Heidel auf Schalke funktioniert. Weil du brauchst so einen polarisierenden Menschen auf Schalke wie Horst Held. Ja. Alleine wie wir jetzt darüber reden, alleine unsere Aussagen zu Horst Held sind so kontrovers, sind so heftig. Natürlich übertreiben wir, das ist unsere Art, klar. Aber ist ja auch ein bisschen Satire dabei und so. Aber alleine diese Kontroversität, die dadurch entsteht, das ist das, was Schalke braucht. Und Heidel bietet diese Angriffsfläche nicht, weil das ist ein straighter Geschäftsmann, der seine Sache durchzieht. Und klar kann das auf Schalke funktionieren. Ein Breitenreiter, ein Trainer, der wirklich sehr, sehr down to earth ist? Ja, natürlich ist er das. Und ankommt bei der Crowd? Ja, ich glaube schon. Ja, ich aber andererseits schon. Ist das, was du sagst mit polarisierend und so, das ist vielleicht genau der Grund, warum auf Schalke nie richtig mal Ruhe einkehrt und immer so eine Unzufriedenheit vorherrscht. Vielleicht brauchen sie auch einen Typen, der nicht so viel Wert auf Außendarstellung legt und mehr der seiner Arbeit nachgeht, dann Freitag oder Samstag oder Sonntag vorm Spiel noch kurz ein Interview gibt und das war's dann auch. Der Heidel ist ja eher so einer, wobei es ist jetzt ja auch kein unbekannter Manager, weil es gibt ja auch in Darmstadt, weiß jemand, wer ein Darmstadt-Manager ist, also so eine trübe Tasse ist es jetzt mit Sicherheit nicht, aber ich kann mir, das ist immer schwierig zu sagen. Ich meine, oft hat das auch gar nicht damit zu tun, wie gut oder schlecht ein Manager jetzt von seinem wirtschaftlichen Verständnis her ist, sondern er ist ja auch davon abhängig, wie eine Mannschaft spielt. So. Und wenn es halt schlecht läuft und deine Einkäufe nicht so einschlagen, dann wird natürlich direkt in Frage gestellt, ob du ein guter oder ein schlechter Manager bist. Dabei hat das damit vielleicht gar nichts zu tun, sondern hat noch was mit ganz vielen anderen Sachen zu tun. Pocho, du hast das schon ein paar Mal gesagt. Man darf einfach das auch nicht unterschätzen, wenn Spieler wechseln, in eine neue Stadt kommen. Ja, dass das dann einfach auch mit der Gemütslage was machen kann. Das heißt ja nicht, dass der Manager einen falschen Spieler verpflichtet hat. Ich glaube, dass es insgesamt halt bei einem Manager wirklich darauf ankommen sollte, dass die Mannschaft immer, also dass du einfach merkst, die Mannschaft verbessert sich von Jahr zu Jahr und gleichzeitig verschuldet sich der Verein nicht bis über beide Ohren. Also einfach, dass du gesund wirtschaftest, könnte man so sagen. Daran sollte der Manager gemessen werden und nicht in der Momentaufnahme an irgendeinem Ergebnis oder an 4, 5 oder 6, 7 Ergebnisse, sondern es müsste eigentlich wirklich so auf 5 Jahre geguckt werden, wie entwickelt sich das mit einem Manager. Und das ist immer schwierig einzuschätzen, ob Heidel jetzt da der Richtige ist oder nicht, weil er müsste erstmal auf Schalke arbeiten, wenn man ehrlich ist. Ja, definitiv. Ja, absolut. Jetzt habe ich noch ein Ding, was mir unter den Nägeln brennt. Das Kracher-Duell vom Freitag. Dass wir da nochmal kurz das beleuchten. Ja, der HSV gewinnt 3-1, deklassiert, defamiert den BVB. Was war denn da los, Pocho? Das würde ich so nicht sagen, bevor Pocho antwortet. Also ich fand nicht, dass... Natürlich nicht, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ach so. Also ich sehe jetzt nur hier eine 3 und eine 1. Also ich kann nichts dazu sagen. Ich habe an diesem Spieltag nichts gesehen. Ich bin völlig unbefangen. Nicht mal ein Tor von den Bayern habe ich gesehen. Pocho. Ja, Du wolltest doch was sagen. Nee, ich wollte nur das nochmal hier klarstellen. Also da gebe ich dir natürlich recht, die haben jetzt eine Deklassierung, war es nicht. Aber der HSV hat einfach unfassbar clever gespielt und hat seine Chancen genutzt. Und man darf nicht vergessen, ich bin da wirklich, da ist eine sehr große Antipathie manchmal von mir gegen den HSV. Das liegt aber auch damit zusammen, welche Personen da in der Verantwortung sind. Ja. nicht gegen den Verein, von daher alle HSV-Fans, ich mag euch alle und ich mag den Verein an sich auch, aber da sind Leute wie Labbadia und so weiter und hier, wie heißt der, und Kühne und wie heißt der Manager, der die Sachen im Rucksack hatte, sag mal, Knebel. Genau, das sind Leute, die stoßen mir halt negativ auf und das interpretiere ich dann immer mit dem Verein. Es sei mir gegönnt, dass ich mich da manchmal ein bisschen aufrege. Aber nichtsdestotrotz hat der HSV mit dieser Leistung natürlich irgendwo auch seinen Tabellenplatz so verbessert, so wie ich ihn auch im Moment wahrnehme. Denn sie sind jetzt Neunter. Das heißt, irgendwo in einem gesicherten Mittelfeld, sie haben mit diesen unteren Tabellenregionen, wo sie gefühlt die letzten 10 Jahre mit zu tun haben, nichts zu tun. Und das ist ein großer Erfolg. Und darum muss man wahrscheinlich mit Bruno Labbadia wirklich verlängern, weil er anscheinend diese Truppe erreicht. Mehr kann man vielleicht auch im Moment nicht erwarten als Platz 9. Und wenn dann solche Ausreißerergebnisse wie ein 3:1 gegen den momentan zweitbesten Verein in Deutschland zu schaffen, dann ist das sicherlich das, was der HSV sich erträumt, gewünscht hat. Aber wahrscheinlich werden die Stimmen jetzt auch schon wieder laut, wie ich von Kühne gelesen habe, dass man irgendwie wieder einen Star nach Hamburg holen soll. Och, nein, wirklich jetzt? Ja, gibt es ein Zitat bei SSNHD, dass man sich da in der Offensive jemanden holen will. Thunderfart. Ja, zum Beispiel. Ne? Und ja, die Sache ist halt die jetzt einfach, und das darf man halt nicht unterschätzen, dass durch solche Aussagen irgendwo es natürlich dazu kommen kann, dass diese ganze positive Entwicklung, die jetzt sicher in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Monaten stattfindet, ganz schnell auch wieder ad acta gelegt werden kann. Denn wenn das ist Gift für diese Mannschaft, die da entsteht, wenn dann gesagt wird, ja, wir müssen ja hier mal wieder einen mit Strahlkraft hinholen. Ne? Das ist irgendwo das. Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, ich müsste jetzt nochmal suchen, und wenn ihr vielleicht darauf nochmal antwortet, suche ich es nochmal raus. Also Kühne hat sowas gesagt und ich glaube, dass da wirklich eine Menge Gutes entsteht im Moment in Hamburg, aber es ist halt alles sehr auf wackeligen Beinen. Also für mich hat sich das jetzt so dargestellt, dass Dortmund in Hamburg so ein bisschen wie Bayern auftreten wollte. Also man hat schon gemerkt, dass Dortmund einen Ton angibt, aber es war schwer, irgendwie ein Tor zu erzielen, weil Hamburg relativ tief stand und gut verteidigt hat. Und ich habe so gedacht, ja, okay, die versuchen jetzt halt ja so ein ähnliches Spiel wie die Bayern aufzuziehen, sprich mit Geduld, Ballbesitz und Qualität dann irgendwann mal ein Tor zu erzielen. Und dann haben sie sich halt defensiv extrem blöde angestellt. Also der wie heißt der nochmal, Bürki, wie der da den... Ja. Wen hat er von den Beinen geholt? Nicht Lasogga, sondern den Siebener. Wie heißt denn der nochmal? Junusovic? Junusovic. Ilicevic, genau. Wie er den da von den Beinen geholt hat, das war natürlich unfassbar dämlich. Und dann steht es halt 1-0 und dann kann ich mir vorstellen, dass in der Mannschaft dann auf einmal so ein Ruck vonstatten geht, so, hey, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey, wir sind die bessere Mannschaft, wir müssen jetzt wieder Gas geben, und dann vernachlässigt man vielleicht noch mehr die Defensive. Und war das vor dem 2-0, als Mats Hummels da so ein Blackout hatte, Pocho, weißt du das noch? Da gab es ja auch so eine Situation, wo man sich gedacht hat, okay, das war jetzt ein individueller Fehler. Aber hat er nicht ein Eigentor gemacht? Das auch noch, aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Und das genau 5 Jahre nach seinem ersten Bundesliga-Eigentor. Nein. Auf den Tag genau. Karma. Wahnsinn. Also ich hatte das Gefühl, dass das ein bisschen unglücklich war. Das heißt nicht, dass der HSV nicht verdient gewonnen hat, aber Dortmund hat sich auch wahnsinnig dämlich angestellt, muss man sagen, und hatte auch tierisch viel Pech. Sie haben wirklich viele Chancen nicht nutzen können, die sie sonst reingemacht haben. Also Aubameyang hätte bestimmt 3 Tore hier erzielen können statt 1. Und es gab ja ein paar so Situationen, die wirklich eng waren und zugunsten des HSVs dann ausgingen. Also ich würde den Sieg jetzt nicht überbewerten, wenn ich der HSV wäre. Ich würde den mitnehmen und denken, okay, das sind 3 Punkte, mit denen haben wir vielleicht so nicht gerechnet. Und wir müssen weiter arbeiten, und zwar hart. Und dann mit denen sie hoffentlich nicht gerechnet haben, denn dann sind wir ja wieder beim größten Mann. Ja, das stimmt, so, das kann jetzt, ja sein. Ich habe gerade das Zitat gefunden, um es mal gerade anzubringen. Es war geäußert via dpa vor dem Spiel. Und ich zitiere Klaus-Michael Kühne: Der Sturm muss dringend erneuert bzw. verstärkt werden, da fehlt's. Ich glaube, es fehlt auch an Mut im Verein, einen wirklich großen Spieler nach Hamburg zu holen. Das scheint mir nicht unbedingt der Trend zu sein. Lewandowski sehe ich da, ganz klar aus dieser Nachricht. Dass man die Offensive des HSVs in Frage stellt, kann ich nachvollziehen. Also Lars Hocker ist der Einzige, der... Lars Hocker? Da heißt er doch, der Spieler, der dafür so ein bisschen. Also der Marcel Reif sagt immer, Lars Hocker. Da musst du mal drauf achten. Wenn der kommentiert, sagt er immer Lars Hocker. Also, das ist der einzige Spieler, der so ein bisschen auf sich aufmerksam macht. Ich weiß nicht, ob der Gregoritsch noch Entwicklungspotenzial hat, aber der wirkt auf mich jetzt nicht unbedingt wie eine absolute Granate da vorne drin im Sturm. Bitte schon mal notieren, die Ausgabe muss so heißen. Lars Hocker, ja, das gibt's ja Lars Hocker! Das ist die Mutter von Lars Hocker, sagt man auch immer. Nee, aber ja, dann kommt ja fast schon so ein Olic oder so ein Shiplock. Das sind für mich halt nichts gegen Ivica Olic, aber das sind für mich halt Spieler, die ja, vielleicht dann doch nicht die Qualität versprühen, die du da in der Offensive haben möchtest. Ich kann schon nachvollziehen, dass man, weißt du, an wen ich denke bei Thema Namen, bekannten Namen, an so einen Spieler wie in Ginczek. Gerade wenn der VfB da unten rumdümpelt, könnte ich mir schon vorstellen und der HSV vielleicht im gesicherten Mittelfeld sich aufhält und dem Ginczek sagt, du, pass mal auf, wir versuchen 2017 in die Euroleague zu kommen, wir wollen uns verstärken. So ein Spieler könnte ich mir vorstellen. Es muss ja nicht immer gleich der ganz große Name sein, an den man da denkt. Aber warum nicht mal bei so einem Ginczek anklopfen? Ja. An sowas denke ich. Der ist mir noch einiges schuldig, den Ginczek. Der ist dir noch was schuldig? Ja. Wieso? Na, dass er da jetzt direkt als Spieler gepriesen wird, der jetzt so einen kränkelnden HSV da im Sturm kuriert, also das weiß ich nicht. Nee, aber die können auch nicht davon ausgehen, dass die in Mkhitaryan, also so einen Spieler dann verpflichten könnten. Und nee, aber Aubameyang. Ja, so. Da ist halt die Frage, ob der mitmachen darf beim HSV. Warum? Wegen alberner Frisur. Ja, ist für mich ein Grund, einen Spieler nicht zu verpflichten. Was ist denn mit dem Alaba los eigentlich? Jetzt hat er da wieder da sich beim Coman da ein Haarfärbemittel ausgeliehen. Coman, ja. Also das gibt's doch gar nicht. Das ist dieser Alaba ist frisurentechnisch wirklich ein Halodri. Anders kann ich das ist ein sagen. Halodri, aber ist ein guter Kicker. Ja, ich habe das wurde übrigens auch thematisiert beim Topspiel gestern Abend, dass der österreichische Nationaltrainer Marcel Koller sagt, das ist der beste Mittelfeldspieler, den es gibt. Und ja. Matthias Sammer hat es, glaube ich, gesagt, das ist der beste Außenverteidiger, den es gibt. Und ein anderer, jetzt weiß ich aber nicht, ob es Peter Guardiola war, hat gesagt, das ist der beste Innenverteidiger, den es gibt. Nee, das hat ein Bayern-Spieler gesagt. Das ist Bayern-Spieler unfassbar. Gesagt. Ja, also man kann im Endeffekt. Also wenn er jetzt noch Torhüter lernt, dann ist er ja eigentlich ein Allrounder, kann man sagen. Ja, die Bayern haben damit den besten Innen-, Außen- und Mittelfeldspieler. Also in Personalunion. Ja, ist unglaublich, dieser Verein. Ja. Chris, da frage ich dich mal ganz kurz. Wie bist du denn zufrieden bislang mit den Bayern? Diese Saison. Ich bin sehr zufrieden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Situation momentan, in der sich der FC Bayern München befindet. Denn wenn man die erste Halbzeit gegen den VfL zu Wolfsburg sich nochmal zu Gemüte führt aus dem Deutschen Fußballbund-Pokal, muss man natürlich sagen, das ist das Beste, was ich jemals von diesem Verein gesehen habe. Klammer auf, das Beste, was es momentan in Europa höchstwahrscheinlich gibt. Klammer zu. Entschuldigung, nochmal Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Aber man muss immer wieder dazu sagen, das Ganze beruht natürlich auf Lug und Betrug. Der genau, Verein richtig. Hat sich durch Steuerhinterziehungen groß werden. Noch kommen. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nee, ich glaube, das weiß ja jeder. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Ja. Gestern saßen wir auch hier in trauter Runde, haben über die Zukunft des FC Bayern München geredet. Was passiert nach Pep Guardiola? Es geht ja hin und her, gefühlstechnisch bei mir, in meinem Herzen und in meiner Seele, was ist mit Pep Guardiola? Mag ich ihn nicht? Ich mag ihn. Ich glaube auch, dass er ein überdurchschnittlich talentierter, guter Trainer ist und ich es sehr, sehr spannend finde, was passiert, wenn Pep Guardiola geht. Die Internetmeinung Nummer 1 momentan ist, wenn Pep Guardiola geht, dass man alles in die Wege leitet, Matthias Sammer zu aktivieren, dass der den Verein oder dass der die Mannschaft übernimmt. Denn es sollte schon meiner Meinung nach ein deutscher Trainer werden, wenn Pep Guardiola weg ist. Die Frage ist da nur, wer? Zorniger. Zorniger ist aber noch im Dienste des VfB. Ja. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, Jungs. Ja. Wisst ihr da wen? Ancelotti. Nee, würde ich nicht machen. Das ist natürlich auch im Prinzip ein ferner Deutscher. Ja, aber du kannst keinen anderen Trainer holen. Diese Frage. Nee, Moment mal, aber warum muss es ein Deutscher sein? Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich nämlich gar nicht gesagt, weil ich nämlich sollte gesagt habe. Aber wieso sollte? Weil das schon nicht schlecht ist, einen deutschen Trainer bei einem deutschen Verein zu haben. Jetzt sagst du natürlich, ja, Pep Guardiola, das ist ja ein Spanier. Da sage ich zu dir, ja, der hatte ja auch ein Jahr Zeit, diese Sprache zu lernen. Nee, kann man auch sagen, einen deutschsprachigen Trainer. Wer kommt jetzt? Nee, ich frage dich jetzt einfach mal, weil... Was? Nein, aber Arsene Wenger oder so vielleicht mal für ein, zwei Jahre. Das ist doch ein Schritt in die Steinzeit zurück. Das ist für mich einer der besten Trainer, die ich jetzt so als aktiver Fußballgucker miterlebt habe. Richtig, aber ist das ein Trainer, den du jetzt für die Zukunft etablieren möchtest bei dem Verein? Nein, aber vielleicht Arsene Wenger in Personalunion mit einem ganz jungen, talentierten Trainer. Davon halte ich nichts. Weinziel oder was? Nee, so eine Doppelspitze, das finde ich schwachsinnig, weil das kann nicht funktionieren. So Trainer sind auch Egoisten und die wollen ihr Ding durchziehen und ich glaube. Kann er ja auch. Ja, aber wenn du. Guck mal, was die Hoffenheim jetzt machen. Aber wenn der so ein Weinzieher ja, dann die machen sitzt, einen Azubi zum Trainer. Stimmt, die hatten früher die Karten abgerissen, immer im Eingang. Ja. Ja, es ist schwierig, jetzt hier einen deutschen Trainer zu nennen, der diese Position adäquat bekleiden könnte. Mourinho und Ancelotti sagen, aber jetzt mal wirklich die Frage der Fragen. Gibt es einen deutschen Trainer? Ja, es gibt mit Sicherheit einen, aber das ist ja, du kannst das glaube ich so pauschal gar nicht sagen, weil hätte jemand gedacht, dass Olaf Schubert Gladbach trainieren kann und Erfolg haben kann? Ich glaube schon, dass es einen Trainer gibt, einen deutschen Trainer, der auch mit so einer Mannschaft wie den FC Bayern erfolgreich sein kann, absolut. Und warum nicht? So ein Weinzierl. Also sage ich jetzt mal, aber man kann den fast nicht verpflichten, weil die Erwartungshaltung an den Namen einfach auch nicht, also sie würde halt nicht erfüllt werden. Als Bayern-Fan willst du, glaube ich, keinen Weinzierl da sitzen haben, oder? Da willst du schon irgendwas mit ein bisschen mehr Reputation auf der Bank sitzen haben. Richtig, jetzt grätscht wahrscheinlich Potsche dazwischen, ja, aber ihr dürft Glamour haben. Dann sage ich, ja, wir dürfen Glamour haben. Ich glaube, da einen Trainer, der was vorzuweisen hat, der so ein Schutzpanzer aus Reputation hat, weißt du? Wie relevant ist denn die Frage? Wenn dann ein Weinziel, wir haben übrigens gestern noch ein paar Klaus Kinski Videos geguckt. Ich antworte jetzt, wenn mir jemand dazwischen quatscht, nur noch wie Klaus Kinski ab jetzt. Wenn da welches so ein Weinziel sitzt, halt doch mal die Fresse, du dummen Sau, und setz dich wieder dahin, du Arschloch. Ja, man, jawohl. Die Scheiße denn fressen! Du kannst die Scheiße nicht fressen, wenn du willst. In den Schädel dämmern. Nichts gegen Kinski. Wenn da ein Weinziel sitzt und einem Xabi Alonso, einem Andreas Robben oder wen gibt's denn da noch, einen Stefan Ribéry sagt, Mensch Jungs, jetzt macht er das mal so oder so und dann sagen die, ja nee, lief aber so oder so viel besser die letzten Jahre. Ja, ich glaube schon, dass da so ein Weinziel relativ ins Schwimmen kommt und dass sie dann bei einem Ancelotti, der da mit der Plauze steht, wie so ein General, und dann wirklich mit Macht die neuen Aufgaben verteilt, dass er schon mehr Gewicht hat, als wenn er so ein Wein zieht oder so ein x-beliebiger junger deutscher Trainer hat. Klopp hätte wahrscheinlich auch diese Reputation, aber ansonsten wüsste ich keinen. Als Guardiola aber bei Barcelona übernommen hat, hatte er auch noch nicht diese Reputation. Nee, der war aber schon 30.000 Jahre im Verein und kannte jeden Spieler seit der Geburt. Also das mit Scholl. So, Dann haben wir's. Los, Matthäus, das. Oh mein Gott. Kurze Frage: Was glaubt ihr eigentlich, wer wird Meister dieses Jahr? Muss man ja fast schon mal jedes Mal die Frage stellen, glaube ich, an dieser Stelle. Ja. Könnte Bayern werden. Könnte Bayern werden, wa? Könnte Bayern werden, oder Lars Rocker. Nee, aber sag mal ehrlich, was glaubst du, Pocho, dass Gladbach Platz 2 oder 3 erreichen kann? Sag doch mal. Nein. Was ist für dich realistisch? Also, das ist schwer jetzt nach zwei Monaten seine Meinung zu ändern, aber wäre schon schön, wenn wir wenigstens wieder Euroleague spielen könnten, wäre schon geil. Also 4 und dann Champions League verkacken. Nein, 6. Okay, 6. Hör doch auf. Das hat er absichtlich gesagt, ich weiß es auch. Ich sehe genau, wie er eigentlich diese denkt, 3 ist drin. 3 ist drin, die Wolfsburger, die stolpern nochmal. Sind nur 2 Punkte, Pocho. Ich verstehe dich da. Also, ich gucke jetzt mal auf die Tabelle. Ja, also ich bin übrigens der Meinung, dass der VfB nicht auf Platz 6 kommt. Der VfB kommt nicht auf Platz 6? Woran machst du das jetzt fest? Sind doch nur 10 Plätze dazwischen. Ja, aber die 10 Plätze sind nicht das Problem, sind eher die 10 Punkte. Also, da mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Aber ab nächstes Jahr wird alles besser, dann ist endlich der beste Bundesliga-Verein der Welt wieder in der Bundesliga, nämlich Red Bull Leipzig. Ja. Tradition hat einen Namen. Ja. Red Bull Leipzig. Aber jetzt wir setzen uns schon ab. Das muss man nochmal sagen und klatschen. 4 Punkte Vorsprung vor Platz 4. Vor Platz 4 sind die gar nicht Erster. Natürlich sind die Erster, aber es ist halt wichtig, wie viele Plätze du oder wie viele Punkte du Vorsprung hast vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz oder Relegationsplatz. Ja, ja. Alles andere ist mir egal. Ja? Sind Erster mit einem riesen Abstand von 3 Punkten. Mhm. Ja. Gestern wieder Davy Selke. Einfach eingenetzt, sagen wir. Legendär 1-0 gewonnen. Das heißt, was lachst du da so doof? Gegen wen denn? Gegen Bielefeld. Die gibt's noch. Sag mal. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Ricky, du als Real Betis Leipzig Beauftragter in diesem Podcast. Wenn die, Gott bewahre, wenn Champions League-Sieger werden? Oder wenn was? Die Bullen aus Leipzig aufsteigen, wird da nochmal richtig die Schatulle aufgemacht? Bei mir auf jeden Fall. Dann hole ich mir erstmal ein Trikot, eine Dauerkarte, einen Schal. Oder eher ein Tuch. Tuch. Also eins steht mal fest. Wenn Leipzig aufsteigt, dann, ich prognostiziere, dann werden mindestens 30 Millionen in Neuverpflichtungen investiert. Mindestens. Kommt auch einfach aus Gladbach zu Leipzig? Chaka. Chaka. Oh, das wäre ein Ding. Dann können wir definitiv jetzt schon mal sagen, dann wird es Vierken zu Elber 2016-17 nie mehr geben. Das wäre, wenn der Chaka geht. Warte mal. Nach Leipzig. Nee, aber auch hier bei Leipzig sehe ich so Spieler, ja, warum nicht, wie so ein, ach nee, ich sag lieber nichts, dann lachen alle. Was denn? Sag doch mal raus. Sag. Herr Flacco, hab ich so gedacht. Der Patrick Herrmann, den könnte man doch verpflichten. Was lacht ihr denn da? Mit der Frise, Flacco und Aubameyang. Da kann sich eine Red Bull-Dose da komplett in die Haare rein, so eine Red Bull-Farbe da so lackieren lassen. Die Frisur hat doch eine Form wie eine Dose. Flacco wird nicht operiert. Er wird konventionell behandelt. In Leipzig, habe ich gehört. Doch, so einen hätte ich gerne. Und den Flacco. Götze. Und den Götze. Was denn? Wir haben, was heißt, wenn das wir gewesen, ja. Wenn wir in Leipzig unser Dosenpfand abgeben, da verpflichten wir einfach mal so Leute wie Götze und Flacco. Da kannst du aber mal gucken. Ich stelle mir das schon vor, wie Potsch und ich dann doof in die Röhre gucken, wenn Chaka, Flacco und Götze das neue Mittelfeld sind bei den Red Bullen. Wenn diese Meldung von Bild.de kommt, wobei ich ja nicht mehr jetzt, Bild tut mir ja so einen Gefallen. Dadurch, dass ich einen Adblocker benutze, kann ich ja nicht mehr auf Bild.de gehen. Ja, genau. Das ist total gut, weil dann komme ich auch nicht aus Versehen auf diese Kack-Scheiß-Springer-Seite. Ehrlich. Ja. Der Guardiola, wenn der frei werden würde. Der wird doch frei, wie sei es denn würde. Ja, ich dachte, das ist noch nicht 100% sicher. In einem der nächsten Spiele, Ricky, in einem der nächsten Spiele trinkt er nicht sein Wässerchen, dann trinkt er einen Red Bull auf der Bank. Stimmt, das ist dann der erste Hint. Der erste Hint, der kommt doch immer mit 2 Bioflaschen zum Platz. Ja. Und dann kommt da mit 2 Red Bull, aber jetzt passt auf, Sugarfree. Ja, natürlich Sugarfree, klar. Sugarfree. Ja. Der sonst nie anders trinken, ist ja logisch. Ja, aber ihr lacht jetzt alle noch und ich sage euch, 2017, ich wartet ab, 2017, ich prognostiziere da Großes voraus. Ja. Ich bin mir sicher, dass Leipzig 2017, 2018 eine Champions-League-Mannschaft ist. Das gibt's doch. Ey, wie meinst du das jetzt ernst? Ja, das ist mein Ernst. Das ist mein Ernst. Ich finde diesen Verein, also ich liebe diesen Verein fast schon. Ich finde das so genial, wie endlich bin ich mal Fan eines Vereins, wo Geld scheißegal ist. Super. Einfach mal so aus Spaß Spieler verpflichtet werden können. Das ist so schön. Welcome in my world. Ja, aber das Schöne ist, wir können es immer. Na gut, Bayern auch. Wer weiß, vielleicht ist doch der erste neue Stürmer in Leipzig Lars Hocker. Und man darf nicht vergessen, die haben insgesamt auch wirklich keine schlechte Truppe. Also die haben wirklich gute Spieler, also die auch jetzt schon aus meiner Sicht in der Bundesliga mehr als mithalten könnten. Der Yusuf Pausen, das ist eine Granate. Der Forsberg, absolute Granate. Davy Selke muss man nicht sagen. Der, gar nichts. Das ist wirklich eine Granate. Terence Boyd, leider verletzt, aber ihr dürft dran Granate. Machen, ist eine Granate. Sabitzer, Granätchen, Rani Gadira, der kann, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr zeigen. Dominik Kaiser, gerade verlängert. Domme, da müssen wir nochmal klatschen. Torgefährlicher Mittelfeldspieler, absolute Granate. Dann Ilsacker kann man immer mal haben. Ilsacker ist auch eine gute Granate. wie so ein Absacker-Stabs. Absacker. Der Massimo Bruno, den müsste der Chris eigentlich kennen, der Belgier, der ist zwar schon relativ etabliert jetzt hier in Leipzig, aber der kann noch mehr. Der bleibt noch ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurück, aber der kommt nächstes Jahr als Bundesligaspieler, tritt der so richtig auf. Diego Demme, Granate, sage ich da nur. Willi Orban. Boah, das ist eine Granate. Weil, das ist ein Spieler, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass der nächstes Jahr woanders spielt. Der ist einfach fast zu gut für diesen Verein. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass das... Weil die Strahlkraft des Vereins natürlich noch nicht so allumfangend ist wie Barcelona und Real Madrid. Das liegt am Torwart. Wenn du Fabio Coltorti siehst, den kann ich nicht ernst nehmen als Torwart. Da müssen wir auf jeden Fall was tun. Ja, ist der Torti wie dieser Schlumpf, der... Coltorti. So. Hashtag Ulle, sage ich da mal. Mhm. Und... also ist... Der Heistenberg ist ein super Spieler. Auf den freue ich mich auch schon in der Bundesliga. Klostermann, Melissengeist spielt da mit. Ist auch gut. Artit Schnukan. Das ist auch, den haben sie jetzt geholt, zu Beginn. Artit Schnukan. Dann hat er sich schwer verletzt. Hat dann nochmal eine Chance bekommen, nachdem er wieder fit war. Der ist aber noch nicht bei 100%. Aber Artit Schnukan ist ein Türke. Den muss man auf der Rechnung haben. Was sind seine Stärken? Der ist ein Innenverteidiger, der sehr robust spielen kann, torgefährlich ist. Ja. Hat aber erst 84 Minuten gespielt. Also wie ich früher bei NXT, ey. Also wie Javi Martinez im Prinzip. Ja, man nennt ihn auch den Javi Salzberg-Werke. Nee, ich glaube, Nukan definiert die Innenverteidigung nochmal, oder den Begriff Innenverteidiger nochmal komplett neu. Ja. Also das ist einfach... Der braucht dann jetzt der Verteidiger des Inneren, lass mich raten. High-Level-Shit. Ja, ist Verteidigungsminister in Leipzig. Das wird eine Sause. Sag ich mir aufgefallen, dass er den ganzen Tag unsere Verteidigungsministerin, die ich eigentlich mal so einmal vor die Presse getreten ist, richtig präsent? Nee, ist ja auch kein Krieg, Pocho. Ist nur Ausnahme. Natürlich ist kein Krieg. Ist nur Ausnahmezustand. Die haben sich auch alle damals selbst umgebracht. Da ist de Maizière zuständig für Ausnahmezustand. Ja. Für gute Nachrichten ist de Maizière zuständig. Selke. Aber ich dachte, der Einzige, der positive Nachrichten hatte, war Charlie Sheen. Zu früh? Ja, gut. Darf er das? Oh. Aber ich freue mich jetzt schon auf das erste Aufeinandertreffen in der First Division Deutschlands. Red Bull Leipzig gegen Bayern München. Ja, was wird denn das für ein Fest? Das wird Wahnsinn. Ich glaube, da setzen sie einfach nochmal, ich könnte mir vorstellen, dass sie da fürs Olympiastadion zusätzlich noch mit aufmachen, fürs Public Viewing. Oh, einfach, ja, weil der Andrang so groß wird. Das wird der neue El Clasico, sag ich dir jetzt schon. Ja, super El Clasico. Ja, da werden schon die ersten fürs Fernsehen die ersten. Was meinst du, was da Geld fließt? Red Bull fließt? Ja, mit Sicherheit wird Bayern am Anfang noch über die Ballkünstler aus Leipzig lachen, aber das wird Virtuosen sozusagen im Hals stecken bleiben. Sobald sich das jetzt hier mal das ganze Steuergeld. Virtuosen ist toll. Ja, sei es drum, auf jeden Fall wird Leipzig für Furore sorgen. Ach Gott, dann schlagen ja zwei Herzen in deiner Brust. Nein, dann nur eins. Also dann ist Stuttgart abgestoßen, oder Stuttgart was? Wird nie abgestoßen sein. Stuttgart ist immer der Verein. Stuttgart wird dann aber abgestiegen sein. Das kann gut sein, ja, dass es dieses Duell nie gibt, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dass die zwei Vereine... Das wäre ja schlimm für dich, ne? Nö, und da wäre ich für ein Heimspiel. Ja, aber du willst doch unbedingt zum Heimspiel gegen Real Betis, oder? Nein, für mich ist es einfach nur, ich komme halt ursprünglich aus dieser Region und mich kotzt das schon wirklich die ganze Zeit an, dass wir keinen Bundesliga-Verein da in der Nähe haben, aus der ich komme, der irgendwie zumindest mal im Mittelfeld mitspielen kann. Und mit Leipzig habe ich jetzt die Hoffnung, dass meine alte Heimatregion wieder zurück ins Oberhaus des Fußballs einzieht und vielleicht sogar... in ein paar Jahren Champions League spielen. Was heißt da in ein paar Jahren? In zwei. In einem. Ach so, nächstes Jahr um die Zeit müssen sie sich halt dafür qualifizieren dann in der Saison und in anderthalb Jahren gehe ich davon aus... Ich glaube, nächstes Jahr um diese Zeit haben sie sich schon qualifiziert. Eine Wildcard, das könnte sein, ja. Wie ist es eigentlich, wenn man doppelt so viele Punkte holt, als möglich ist in einer Spielzeit, kann man die dann anrechnen lassen auf die nächste Spielzeit? Ja. Nee, oder? Ja, okay, doch. Ist wie mit Urlaub, ist übertragbar. Das ist gut. Aber nur in den ersten drei Spieltagen. Also wenn du mehr als 9 Punkte hast, geht das nicht. Ja, dann gut. Aber die kriegst du dann schon mal als Vorsprung. Ist schon mal nicht schlecht. Willst du noch ein Tippspiel? Natürlich will ich noch ins Tippspiel en Detail gehen. Auch aus der letzten Woche? Nee. Nee, ist klar. Die wird ignoriert. Wieso hast du da groß geruhlt oder was? Da habe ich gewonnen den Spieltag. Was? Oh. Stark. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's euch doch getwittert. Guckst du eigentlich einmal in deinen Twitter rein, Chris? Einmal? Nee, einmal morgens, einmal abends. Ja, das ist... Boah, du blöde Sau. Was denn? Moment, ich such's jetzt nochmal raus. Mach mal. Der Polster ist einfach nicht wegzudenken da vorne. Auf Platz 1. Jack the Tipper. Erst haben wir ihn nur belächelt, ob seines sehr lustigen Namens. Nein, jetzt straft er uns Lügen. Mit 147 Punkten ist er punktgleich. Mit dem Polster 01. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ein Punkt dahinter. Lukas, Mensch, ich freue mich. Auf Platz 4. Toll, hat 3 Plätze gut gemacht, aber 4 Plätze verloren. Seraphus. Gefühlt Ricky? Verliert er seit 8 Spieltagen 4 Plätze. Das ist komisch, dass er immer noch auf 5 ist. Max, Basti, Mr. Mob, Ara, Ralf und die Line. Das ist ja auf deine Line. Ja, hat 6 Plätze gut gemacht, Vicky, und deklassiert dich damit. Nö. Naja, schon ein bisschen. Nö, denn du sind ja noch 2 Spiele. Du bist auf Platz 21 mit 8 Punkten, hast einen Platz verloren bisher. Ja, von 2000 Leuten, die mitmachen, ist Platz 21, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oddjob hat 16 Punkte schon gemacht, das hätte ich auch mal ganz gerne. So, ich bin auf Platz 32, habe keinen Platz gut gemacht, aber auch keinen verloren. Ich finde, das ist eine solide Grundlage, auf der kann ich ganz klar das Tippspiel dann von hinten aufrollen. Wo ist denn der Potsche? Da muss man doch mal wieder ein bisschen scrollen. Oh, da muss man aber wirklich weit scrollen. Ist er denn? Der war ganz schön aufgelegt, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Wo ist er denn? Pocho ist weit hinten auf jeden Fall, wie ich das hier gerade sehe. So, ist der weg oder was? Ich muss nachgucken, Moment. Der hat vielleicht beschissen. Ah ja, ich hab ihn nicht. Hä, wo ist er denn? Ich bin jetzt schon bei Platz 100. Den haben sie wahrscheinlich, ja, weil du gedopt hast. Ja. Das ist natürlich richtig. Ja. Nee, ich finde den echt nicht mehr. Ja, ich finde ihn auch nicht. Ich bin jetzt. Moment. Das gibt's ja gar nicht. Oder ist der auch weiter vorne, als wir denken? Das gucken wir zu weit hinten. Ich bin 41. Oh! Scheiße, okay. Wie viele Punkte noch auf Chris? 3. Was? Dieser Spieltag, Chris. Da wird's soweit sein. Oh oh. Pocho springt dir in den Nacken. Warum bist denn du schon auf 41? Weil ich den letzten Spieltag mit 22 Punkten fucking gewonnen habe. Das gibt's doch gar nicht. Aber du hast jetzt 12 Plätze verloren. So wie 12 Punkte gehört. Verloren, oder? Da ist er auf 41. Tja. Das gibt's doch gar nicht. Pocho klopft am Oberhaus an. Ja, genau. Also. Ich mach's wie Maverick. Ich verliere die erste Stunde und dann... Bitte? Hast du den Film Maverick mit Mel Gibson nie gesehen? Nein. Gibson noch was zu sagen? Gibson? Schönes Ding, nein. Dann? Was ist denn jetzt los, sag mal? Da können wir ja aufhören. Aber schön heute. Muss ja, ich sagen. Der Anfang muss ich sagen, der hat mir nicht gefallen, weil ihr beide einfach zu wenig geredet habt. Da musste ich das Mikrofon einfach zu sehr an mich reißen. Du, das kann ich auch auf Dauer nicht. Nee, klar. Das ist mir auch zu anstrengend jetzt für den Sonntag. Dann bitte ich euch beide, euch nochmal die Ausgabe anzuhören und nochmal zu gucken, wie scheiße ihr beide wart. Ansonsten fand ich mich ganz gut dann hinten raus. Ich spiele jetzt mit der Muschi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.